Und dann, die heute dann 10 Minuten sind, oder? So, jetzt müsst ihr alle mal so ein bisschen die einrichten, dass ich auch so nebenbei in dem vor 5 Minuten gucke, ob wir hier alle gleich laut sind. Alle gleich laut sind. Ich bin die 1, ja, ich bin die 1, okay, ich komme bis dahin. Und bin ich die 2 oder die 3? Ja, du bist ein Tick lauter, das macht aber nichts. Oder die 3 oder die 4 oder 5. Das war jetzt Tracer neben mir, der seine Fressluke aufgeht. Ich muss echt was essen, ich penne sonst ein. Ich bin so kaputt. Das ist das Adrenalin, was ich gerade kaputt. Du hast die 3 da hinten, dich will ich ein bisschen lauter stellen. Ja, ich kann das auch noch näher hier ranmachen, aber. Du meinst das Adrenalin dann hab ich das gleich als der, irgendwie im. Nee, im lass Gesicht. Mal, dafür haben wir hier den. Ja. Das Adrenalin als der Ast gebrochen. Das, ja, aber war, das hatte ich erst nachher realisiert. Da hast du doch das. Hast du es nicht? Du bist. Ich dachte noch, der Arsch. Der lässt mich jetzt absichtlich mal kurz 2 Meter oder 1,50 Meter absacken. Du bist ganz locker 2 Meter gefallen. Jetzt wird der lauter. Ich? Nee. Holger wechselt gerne mal ein bisschen die Tonlage. Sorry, ich esse, deswegen ist das. Nee, mach nichts. Ich stelle dich nur so, dass ich weiß auch noch nicht, ob das so die richtige Position ist. Das ja, jetzt. Nase. So, jetzt, ich lasse das jetzt so eingestellt und das regle ich später. Jörg, kannst du parallel was im Chat eigentlich schreiben? Wir fragen, ob wir da sind. Weil ich könnte mich jetzt wieder reingehen und kriegst dann wieder raus. Ach so, nee, das ist doof. Hattest jetzt. Du nicht mal gesagt, dass du diese Headsets benutzen wolltest? Habe ich ja eins. Ja. Ja, wäre auch schön für so einen Podcast, der 10 Minuten geht. Aber? Wenn du das Ding eine Stunde auf den Ohren hast, dann hast du die Fresse dicke. Nee, ich meine nicht Kopfhörer, sondern Mikrofone hier für. Ja, habe ich geguckt. Nicht preislich selbst für mich irgendwie. Okay, nee, dann hat sich das schon erledigt damit. Dann, also ja, würde ich gerne machen. Wenn ich da noch mal was finde, was taucht, das ist das Problem. Es gibt also die sagen Moment. Ja alle, die Tonqualität ist eher bescheiden. Ich muss hier mal reinhören, nicht, dass wir irgendwie einsporen. Ne? Weiß ich nicht, damals immer das. Ich habe es ausgemacht. Ich habe jetzt einen Flugmodus. Sauber. Nee, die sagen ja immer, dass die Qualität bescheiden sein soll da, weil das eben, die Dinger sind einfach nicht dafür ausgelegt, guten Ton zu machen, sondern die sind ausgelegt, leicht zu sein. Achso, ich dachte, dadurch, dass man das immer in der gleichen Position hat, kann man das jetzt leichter einregeln. Sonst muss man ja immer sich. Ja, da hast du recht, aber dafür hast du natürlich eine Mikrofonkapsel, die so eine Erbsengröße hat. Was soll dabei rauskommen? Keine Ahnung. Kenne mich damit nicht aus. Da musst du, ich glaube, die Dinger nehmen, die sie im Flugzeug nehmen hier. Flugzeug-Headsets. Weil die sind dafür ausgelegt, guten Ton zu liefern. Ich meine ja eher das Mikrofon. Cool. Ja, das Mikrofon. Also ich glaube, unser Ton. Achso, du meinst, was die Piloten haben? Hm? Okay. Also man kann zum Beispiel wunderbar das hören. mit Zoom-Mund. Ja, das sind die großen Mikros, diese großen Mikros haben die dann, ja. Okay. Wie kann sowas ablaufen? Das kann ablaufen. MAD6 2014, die sind so knochenhart. Ja, die liegen hier auch schon sehr lange. Das ist das Letzte, was wir noch haben. Uns hat schon ewig keiner mein Paket geschickt. Wir sind einfach zu scheiße geworden. Und deswegen müssen wir jetzt diese alten. Da sind noch welche. Wir müssen uns schon die Pakete selber Haribo schicken. Haribo Tanzbären gibt's. Nee, das ist kein Haribo. Da sind die restlichen Schokocoins drin, die jetzt auch mal dringend weg müssen, weil die langsam weiß werden. Auch Schokolade ist nun mal irgendwann. Du musst opportuner werden, dann kriegst du auch wieder was geschickt. Ja, wir müssen uns ein bisschen durch die Podcast-Szene schneiden. Was genau? Oh, halben Ohr bei der Bundesliga-Abschlusskonferenz. Ja. Ja, wie haben sie verloren? Nee, die standen lagen 0-1, Hamburg lag 0-1 zurück. Ja, aber das ist ja nichts Überraschendes. Nö. Doch, für Hamburger Fans schon. Einmal. Boah, ey, euren hörbaren Verzehr, ich muss hier doch einen Tick einschränken. Auf den Kopfhörer echt? Ist das echt eklig. Gut. Echt? Hören wir jetzt auf. Das sollen wir gar nicht mehr sagen. Wir sitzen wie eine Stunde und keiner isst was. Was für 2 Minuten Hörer hauen sich hier alle die Belege rein. Nein, jetzt dann esse ich jetzt noch schnell eine weiße Maus. Und dann, wie viel haben wir noch? 2 Minuten? Haben noch. Möchtest du auch noch einen? Ja, ich nehme auch noch einen. Dann. Weiße Maus ist gut. Die ist schneller weg, ja. 2 Minuten haben wir noch. Ups. Ich schalte schon, versuche schon mal alles vorzubereiten. Vermutlich irgendwas schalte ich gleich wieder aus und ab. Das kennen wir. Die Leute wissen ja auch nicht, was sie uns schicken sollen. Oder hast du ja immer so eine Wunschliste mal verlinkt? Da geht mir gerade, sind wir mit dem Ding jetzt schon auf Broadcast eigentlich? Wir können auch nicht die ganze Zeit schon draußen sein, haben wir alle mitgehört. Oh. Click to go live now. Nee, ich muss hier drücken gleich. Achso, ich muss ja jetzt nochmal schnell raussuchen, unser Anfang, unser Lied. Denkst du bitte an die Aufnahmetaste, hast du? Die werde ich dich jetzt jedes Mal 439, ja, das ist auch gut so. 439, ich bin da echt vergesslich. Was, wie doof. Geocaching und die Kommerzialisierung, Teil 2. Ja. Von wem ist das? Von irgendwelchen von den Kommerzen. Die auch so aussehen, als wären sie. Nee, was ist das Geocaching? Geheim. Die machen professionelle Schatzsuche. Also alle, die Geld verdienen. Die fragen jetzt die, weil wir das so. Was sie so davon halten. Okay. Das ist so. Gibst du mal den Link? Stopp. So ziemlich absurd. Kriegst du. Okay. Kriegst du nachher. Ist es in den Shownotes. In den Shownotes, die wir auch nicht selber schreiben. Das muss man. Nein, hat der kann man nie genug. Ein Interceptor-Shownote-Schreiber. Ja. Ja, der ist echt eine Granate. Und die sind immer da, bevor ich noch richtig auf Stopp gedrückt habe. Das ist das Geilste. Das flänzt. Ja? Das wow. Musst du denn aber, du könntest ja das aufploppen lassen, wenn die Musik zu Ende ist. Ja, stimmt, aber das ist ja jetzt schon mal offen. Dann könnt ihr ja Konkurrenz machen, dem Bierblock, in dem wir alkoholfrei getrunken haben. Das könnten wir eigentlich machen. So, pass mal auf, jetzt mal Ruhe, Kinders. Das nochmal ploppt. Jetzt habe ich hier raufgeklickt, da geht ein Scheiß auf Now. Immer noch nicht? Oh, jetzt geht er live, okay. Jetzt live. Muss ich hier auch noch live zulassen. Ich hoffe, jetzt sind wir auf dem schon zu hören. Willkommen bei 1000 Mal. Ich bin live von R. Wunderbar. Jetzt okay. Muss ich mal gucken, ob ich auch Musik kriege. Gut, dass er das jetzt nicht abspielt. Sonst summen wir. Das ist ja wieder. Das war professionell, das Tablet vor dem Mikro. So ein bisschen Analogtechnik. Jeder, der das gesehen hat, fängt an zu lachen. Also alle denken, hey, drücken wir irgendeinen Knopf und es geht automatisch. Lass uns mal kurz was probieren, warte. Ja, hat funktioniert. Perfekt. Ah. Perfekt. Ja, wenn Quantum Pros was kann, dann das. Da haben wir uns das abgeguckt. Können Sie jetzt auch nicht mehr. So, das wir haben jetzt Showtime, Kinders. Plop. Wir sagen jetzt erstmal ein... Was haben wir denn? 5, 17 Uhr? Schönen guten Abend. Guck mal, wissen wir gleich, wir sind live drauf. Prost. Prost, klar. Danke. 1000 Mikes hat keine Probleme, wenn Schalt weg. Nein, das war davor. Ich habe den Blob hat er jetzt gehört, alles super. Okay, und am Rande MixLR ist sowieso das Bessere mittlerweile. 1000 Mikes lassen wir immer nur noch so als Rückfall mitlaufen. So, wir haben uns jetzt hier versammelt. Wir haben mal so unsere erste Folge. Eigentlich müssen wir sie ja Tracer in Gefahr nennen. Nein, wir müssen sie Tracer und die Buddy in Gefahr nennen. Haben wir heute auf jeden Fall in Kasten. Da sagen wir irgendwie mal, da sagen wir gleich zu. Das wird ein schönes Filmchen, das kommt dann irgendwie mal demnächst auf diesen schönes Kanal. Filmchen. Also wenn man so den sterbenden Schwan oder so einen Eiskunstläufer, der so stürzt, so sieht es in etwa aus. Wir haben alle geschafft. Wir haben heute 2 T5er gemacht. Ja. Nee, ein T4,5. Ein T4 und ein 1,5er. Was ist denn 4,5? Das Ding mit der Leiter. Mit deiner tollen Teleskopleiter. Ja, okay. Ja, wir haben auch die Leiter noch benutzt, die allerdings nicht mehr lange hält, wie wir festgestellt haben. Unser Gast müssen wir, ne? Team Spikeman, ja. unser Sicherungsmann. Hallo. Dem ich sehr vertraue, nachdem er mich heute gesichert hat, wirklich. Ja, also er hat ihn nicht länger als 2 Meter runterrutschen lassen. Dafür konnte er ja nichts. Ich habe ihn sauber aufgefangen. Ja. Ach, jetzt verraten wir noch, was wir gemacht haben. Das ist schon, wir haben geklettert. Aber wir werden eine schwebende Elfe am Baum dann erkennen. Aber das gucken wir dann selber an, wenn es so mit Röckchen. So, jetzt müssen wir erst mal gucken, ob so alles läuft. Das war tatsächlich mein erster T5, ne, den ich wirklich so... Ich fühlte mich sicher. Hast du gut gemacht. Hast du wirklich gut gemacht. Du bist auch völlig professionell abgestürzt. Ich weiß, Leiter loslassen, das ist so ein Moment. Aber hast mich gut darüber gehört. Ich glaube, ich lese nicht richtig. Ja, die sind auch schon etwas älter. Das kann ein paar Minuten dauern. Und das sagt die Deichgräfin, die gestern weint, dass die Fahrradsaison ist ihr das Wetter zu schlecht. Da hatte Weichei, weißt du? 13 Kilometer Fahrradfahren bei Rägelchen. Das ist wohl aus Zückerchen, die Karte. Wo hat sie das denn? Was hat sie denn geschrieben? Wo denn? Achso, ja, weil wir noch nicht da sind. Weiter oben macht sie sich über unser Alter lustig. Ich habe das genau... Ne? Ja. Was heißt ja eigentlich unser Alter? Ja, sie meint ja dich, glaube ich, da. Nee, also wir liegen ja 30 Jahre auseinander, Jörg. Ja, ihr beide. Ja, das... Ja, komm, wollen wir nicht zu genau darauf eingehen. Wir fangen heute mit... Achso, wir fangen mit was Gutem an. Ja. Ich habe jetzt nicht gestern, vorgestern, aber 22 Bewertungen haben wir jetzt bei iTunes statt. Vorher hatten wir 19? Vorher hatten wir 20. Oh, jetzt haben wir 20. Dann hatten wir relativ schnell 21 und jetzt haben wir 22. Also wir haben uns um 10% gesteigert, das hört sich viel besser an. Richtig. Ja. Man muss natürlich auch mal gucken, wie bewerten die. Man könnte natürlich auch 25 haben, wenn die sagen, alles scheiße. Ja, die haben wir noch weggelöscht, die schlechten. Wir haben einen Trick. Genau. Ja, genau, wir haben da Zugriff. Wollen wir dann das andere gute Thema auch gleich bringen, damit die unsere Hörer sich einstellen können, unser Treffen da? Das wäre ja schon zwei gute Themen hintereinander. Also ich glaube, da laufen uns die Hörer weg. Kennst du das nicht? Man muss immer positiv anfangen und dann bam, bam, und dann stark abbauen. Ja, okay. Genau. Ja, wir werden am Tippi-Tappi-Tupper-Event. Wie heißt du, hast das vorhin? Tippi-Tippi-Tapp. Ja. In also Geldern. In Geldern, genau. Bei den Mega-Eventen Geldern werden wir ja auch sein. Und das hört sich jetzt echt cool an. Wir werden ein Hörertreffen, also wir machen eigentlich gar nichts. Wir übernehmen also dieses Mega, nein. Wir geben unseren guten Namen und lassen andere arbeiten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die genannt werden möchten. Ich glaube, das sollen sie mal, das weißt du, wieso nachher. Ich glaube, Hörertreffen, wir sind einfach da in geselliger Runde. Mit unseren beiden Hörern. Mit unseren beiden Hörern und wer möchte, genau, kann auch gerne dazukommen. Aber wer das möchte, könnte uns ja vorher schon mal mitteilen. Ach so, ja. Ob wir einen Tisch für 4 Personen oder für 5, genau, oder nur für 3 reservieren müssen. Genau. Es kam die Frage von unseren. Seit wann habt ihr denn 2 Hörer? Ich weiß, ich wusste ich auch nicht, aber das Mädel hat gesagt, sie hat noch einen, der das mit ihr zusammen organisiert. Sind schon 2. Achso, der hört uns auch. Ja, aber ob der dazuhört, das weiß ja keiner. Nee, der lädt immer nur für uns. Okay. Ja, ja. Der macht 10% unserer Downloads mittlerweile aus. Und Krümel hört das auch, weil spiele ich immer zum Einschlafen vor. Ah. Dann schläft sie schneller ein. Die schläft dann schneller ein, ja. Deswegen schreit sie vielleicht immer so. Mit 5 muss ich zum Psychiater. Deswegen schreit sie immer so. Geschädigt fürs Leben. Das arme Kühe. Ja, auf jeden Fall, also wie gesagt, wir wollen ein Treffen machen, Samstag, Nachmittag, irgendwo rund um Geldern, das ist noch nicht so ganz klar, in einem Café, Bauerncafé, wenn es geht, wo man hoffentlich auch draußen sitzen kann. Wo man einen kleinen Espresso und vielleicht einen Kuchen sich auch genehmigen kann. Und ohne Punkt, aber wir müssen halt so ein bisschen Tisch anmelden und da wäre das jetzt echt irgendwie richtig geil, wenn ihr uns mal so sagen könntet, ob ihr überhaupt überlegt zu kommt oder ob ihr das so schwachsinnig findet, wie auch immer. Was Hörertreffen? Dazu muss man sagen, dass das Mega-Event, wenn ihr euch jetzt dafür entscheidet, bereits restlos ausverkauft ist. Ja, stimmt. Also dann höchstens zu dem Vor-Event nach Holland fahren könntet, was am Freitag stattfindet, beziehungsweise einfach dahin fahrt und casht. Einfach nur zum Hörer-Event kommen. Dann wird's mir. Also, uns stört das auch nicht, wenn dafür einer 1000 Kilometer anreist, so, wir schütteln ihm die auch die Hand. Ja, kommt drauf an, was er will, weißt du? Ich schon immer mal die Meinung sagen. Ich würde auch sagen, wir verlosen irgendwas. Ja, was denn? Schlipper oder wie? Ja, wir brauchen einen Schlipper. Den tragenden Schlipper, den du heute anhattest beim Klettern. Der mir alles, genau den nehmen wir. Nein, also wir werden da ein Hörer-Event machen, einfach ein lockeres Treffen. Wir wissen auch nicht, ob das irgendwie irgendeinen interessiert, aber vielleicht hat er doch einer Lust, der kann dann gerne vorbeikommen. Wäre halt schön, so mal in den nächsten 1-2 Wochen zu kommentieren hier kurz und zu sagen, jo, vielleicht kommen wir, dass wir mal den Organisatoren sagen können, für wie viel sie da reservieren sollen. Jetzt fragt gerade der Interceptor und auch die Deichgräfin, wo das dann ist. Es wird nicht auf dem Mega-Event selber sein, sondern im Umkreis darum. Das teilen wir euch aber rechtzeitig über das Blog bzw. Twitter oder Facebook mit. Unsere Geheimagenten suchen noch und testen die ganzen Cafés jetzt aus. Wahrscheinlich, wenn ihr nicht ganz so falsch liegt, guckt, wo der nächste McDonald's ist. Da. Genau, zur Not gehen wir dann darüber. Gibt es auch einen guten Kaffee? Ja, das ist, Wir sind so positiv gestartet. Ja. Bist du gar nicht gewohnt von uns, oder? Nee, also ich bin völlig erstaunt. Das muss dann. Wir holen das aus. Das ist dieser T5er Adrenalinausstoßgeschichte. Ja, nach 3 Metern tat mir alles weh und jetzt bin ich total müde. Mir tat nach 3 Metern vom Zugucken auch schon alles weh. Nackenschmerzen. Aber das schneidet aber auch unten rein. Ich meine, wenn du so. Ja, ist ja auf dem Film schön zu sehen. Wir müssen den Film ja ein bisschen teasern. Also geschlechtsbetontes Klettern sozusagen. Ja, aber das liegt auch nicht am Gestänge, sondern eher am Gehänge, weil ich hatte extra meine blaue Zipfelmütze auf. Die hat mich auch gut, aber dadurch, dass es so. Naja, ich will es nicht weiter ausschwören. Also, wir suchen auch noch einen guten Titel für den Film. Kleines blaues Zipfelmützchen wäre schon. Ja, es muss ein bisschen was Perverses sein. Komm, ja. Ja, wir werden uns was einfallen lassen. Rosa Fee auf starkem Ast. Ja, wir wollen euch zu viel verraten. Jetzt kippen wir auch gleich total ins Negative um. Oh oh. 2 Tote gab's. Das wollen wir auch gar nicht zu sehr ins Lächerliche ziehen, um Gottes Willen. Und zwar habe ich jetzt, wir sind uns noch nicht einig, ob der eine tot ist. Also, das hört sich auch an, wir sind uns noch nicht einig, ob der eine tot ist. Also, meiner Meinung nach ist es nur schwer verletzt. Ja, dieser Betreuer einer Kindergruppe stürzt abhangender. Genau. Opfer hängt verletzt in 40 Metern Höhe in den Bäumen. Der hat sich aber wirklich die beschissenste Stelle ausgesucht, die man sich. Also, so traurig das ist, aber es klingt auf. Also, im ersten Moment muss ich schon sagen, Mann, also, Wie kannst du dir die Stelle wirklich gerade suchen? Dann kannst du ja mal einen Bekannten, den du auch kennst, fragen, wie er seinen Arm gebrochen hat. Also manchmal weißt du es halt nicht. Ne? Ja, weißt auf 40 Meter Höhe in den Baum zu fallen. Also auf jeden Fall ist er wohl... Er ist den Abhang abgerutscht und dann runter und der Baum hat ihn aufgefangen. Ja, klar, der kam dann wieder zurück. Vermutlich hat der Baum ihm sogar erstmal das Leben gerettet, falls er es überlebt hat. Böses Ende einer Geocache-Tour. Wie immer wird natürlich gerne über sowas berichtet in der Osnabrücker Zeitung. Und dann gab es noch einen zweiten. Wir wollen jetzt gar nicht so sehr in die Details gehen. Das haben mit Sicherheit alle mitgekriegt. Der ist im Eis eingebrochen, in 30 Zentimeter tiefem Eis. Also gehen wir mal davon aus, da ist noch mehr passiert. Das ist aber nicht so ganz klar berichtet worden, denn der ist dort ertrunken. Ich tippe da mir eher auf irgendwie Herzattacke oder irgendwas, sonst ertrinkt man so schnell jetzt auch nicht in 30 Zentimeter tiefem Eis. Ne, im Eis nicht, sondern im Wasser, aber wir hatten das schon mal, wir hatten das ja schon mal so, dass der eine von dieser Brücke da so eine Erdgasleitung ging über so ein Wasser und da fehlte das Ding und das war ja auch nur 50 Zentimeter tief. Vielleicht hat er sich was aufgeschlagen, Kopf unter Wasser, bist du tot, ja. Tatsächlich hat sich sein Bruder sogar noch mal irgendwie mit geäußert und nochmal klar gesagt, also der ist da nicht cachen gewesen, den hat er wohl sogar schon gehabt oder was, das weiß ich nicht genau. Und der würde schon mit 30 Zentimeter auskommen können, sondern da gibt's wohl auch irgendwelche Gärten oder was und er wollte vielleicht abkürzen und möchte jetzt wohl auch nicht, dass da jetzt ewig drüber diskutiert wird. Und er hat sich einfach so ein bisschen über diese Klugscheißer, genau, er möchte von diesem Klugscheißer-Geschichten verschont bleiben. Und da muss ich ihm sagen, stehe ich auch hinter ihm. Also da irgendwelche, diesem Toten da jetzt zu unterstellen, er hätte nicht aufgepasst und so, boah, das ist einfach nur peinlich und das sollte man sich schlicht mal ersparen. Ich weiß auch gar nicht, ob das in anderen Hobbys nicht auch so ist, ob das dann tatsächlich auch so gehandhabt wird, wenn irgendeiner verunglückt, jetzt sagen wir mal beim Modellflugzeug, dass irgendwas weiß ich, das Modellflugzeug irgendwie komisch streift, tot ist, ob das dann in den Foren auch immer so aufgepeitscht wird. So. Ich glaube schon bei, wie heißen diese anderen, dieses Google-Spiel? Ingress. Nein, ich habe es mal ausprobiert, aber das reicht mich nicht. Da ist auch einer gestorben. Also der ist wohl irgendwie, ich weiß gar nicht, der hatte mit Ingress nichts zu tun. Da stand dann auch in den Foren, die geeignete Trauermaßnahmen wurden eingeleitet. Wo ich gedacht habe, habt ihr noch alle beieinander? Oder was? Also die Formulierung fand ich schon... Das war aber nur jemand ganz Besonderes im grünen Forum, der... da irgendwas organisieren wollte, ne? Ach so, ich habe das nur gelesen, die Überschrift, und da wurde mir ehrlich gesagt schon schlecht. Also. Ist dann auch gleich geblockt worden, insofern. Ist das grüne Forum jetzt eigentlich dieses Ingress-Forum? Hat sich das jetzt so ein bisschen gewandelt? Ich glaube, dass der gute Betreiber immer wieder versucht, da neue Impulse reinzubringen. Oh ja, der ist jetzt... Und sehr umtriebig ist, aber ob das mit Ingress klappt, keine Ahnung. Also es gibt bestimmt... Zielgruppen, aber da stehe ich nicht. Irgendeiner ist doch auch, habe ich gelesen, das war aber wohl in Thailand oder was, ist von LKW gelaufen beim Ingress-Spiel. Was ist der? Naja, gut, wenn LKW? Man Scheuklappen auf hat und nur auf das Display guckt, dann kann man natürlich... Genau, stand in diesem Bericht drin, er wäre da irgendwie in Thailand, tatsächlich wäre er so konzentriert am Ingress-Spiel gewesen, dass er nicht gemerkt hat, dass er auf der Straße läuft, da kam LKW. Also das ist was, wo ich echt sagen muss, ja, man soll über sowas nicht lachen, aber das ist auch schon... Das ist so ein bisschen Darwin erwarten. Ja, das ist schon echt, also grenzwertig. Ich wollte noch mal was dazu sagen, was Verletzungen und andere schlimme Dinge beim Geocachen angeht. Eigentlich, ich bin jetzt dabei seit 2005. Was man so zu Ohren bekommen hat, ist das relativ wenig und harmlos gewesen. Ja. Wenn man das mal über die Masse der Leute bricht, die heutzutage dabei sind, dann ist das eigentlich immer noch eine relativ sichere Sache. Ja. Oder die Leute sehen sich vor. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber wenn man mal andere Hobbys nimmt wie Radfahren oder der Teufel was, da passiert wesentlich mehr. Es sei denn, Geocacher spannt gerade sein Seil über den Radweg. Unglückliche Umstände kann es immer geben. Unfälle kann es immer geben. Die müssen auch nicht unbedingt was mit der eigentlichen Tätigkeit zu tun haben. Also das muss man immer dabei sehen. Ne? Da das bislang so ein bisschen wenig gewesen ist, ist das Augenmerk vielleicht auch da drauf. Ja, stimmt. Mehr fokussieren. Ja, stimmt, finde ich halt nur immer, wie es in den Foren dann breit getreten wird. Damals, als der in Sachsen-Anhalt von diesem Lost Place da abgestürzt ist, wo ja erst das falsche Bild drin war, kam es ja dann auch, da wäre ich nie hochgeklettert. Das ist der Turm, der hat sich nicht richtig gesichert. Da kommen es kommen extrem viele Klugscheiße aus. Genau, und dann kommt so selber Schuld. Oder? Ich stehe da mal und denke, Hätten mir auch passieren können. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also die bis jetzt so wirklich beim Geocachen verunglückt sind, was ich da so gelesen hatte, da hätte ich zu 90% unterschreiben können, dass mir das durchaus auch hätte passieren können, wenn es unglücklich geläuft. Genau was du sagst, da passiert ein Unfall. Ja. Ja, der sind nicht ursächlich mit der eigentlichen Beschäftigung zu tun hat, sondern mit dem, wie man sie interpretiert. Also das kann dir auch überall anders passieren. Also. Ich glaube aber, dass das mehr werden wird. Ich glaube, dass wir am Anfang mehr Cacher waren, also weniger Cacher waren. Da waren noch viele Lost Places und bist da anders rangegangen. Du hast schon gewusst, oh, das ist nicht ohne. Genau, heute, Arbeitsschuhe hast du dir angezogen. Genau, du hast echt dich darauf vorbereitet. Heute gehen echt 12er Gruppen mit Flagge über Lost Place und da sind die einfach unkonzentriert und da passiert schlicht eher was. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern du bist viel lockerer unterwegs, wenn du mit 12 Leuten da läufst und dich unterhältst noch drauf. Und was ich festgestellt habe, wenn du so in einer gewissen Region bist, wo die wirklich in Teams anstehen oder kurz hintereinander gehen, wenn du siehst, da ist ein Team vor dir drüber gelaufen, dann gehst du da drüber, weil du einfach denkst, dir dann kann nichts passieren. Passt das bei mir auch. Aber vielleicht ist es genau dann, die Schraube hält nicht mehr, die stürzt ab. Das ist ja schon das Prinzip, nach dem Geocaching eigentlich funktioniert. Also wenn du ein Listing siehst, was jemand erstellt hat und da reinschreibt, man kann da jetzt etwas finden, dann ist das für dich selber schon eine Legitimation und ein darauf Stück von Sicherheit, gehen. Darauf zu gehen. Ja, normalerweise, wenn da kein Listing wäre, würdest du teilweise Örtlichkeiten nie betreten, weil du dir Gedanken drüber machst. In dem Fall, wo du es schriftlich irgendwo stehen hast, machst es dann doch. Und das ist... ja, stimmt, hast du auch recht. Das verleitet einen tatsächlich. Es gibt einem so ein Stück Legitimation, habe ich eben schon gesagt, also so als wenn es erlaubt wäre. Ja, so ein, klar, du gehst da anders ab. Das können wir mal testen, weißt du, wir legen einfach am Maschner Kreuz im Petling an die Mittelleitplanke und ich sage dir, wenn der durchkämen würde... Es wird sich einer finden, ja. Der wird gefunden. Ja. Und der wird als erstes sagen, den hättest du aber als D5 listen müssen. Weil es gar nicht so einfach, da hinzukommen und zwei den Wagen da anzufahren. Nee, glaube ich nicht mal. Guck mal, steht, was Interceptor sagt. Das stimmt. Vorausgesetzt, das Listing wird gelesen. Es wird sich auch einer finden, der in der Mitte hält. Da bin ich mir auch sicher. Der erste Doofe läuft da rüber und der zweite Doofe hält da. Echt? Ja, du schreibst ja nicht ins Listing. Du sagst nur, Tradi an einer vielbefahrenen Stelle. Ja. Und dann machen die da 5 an FTF und stehen da auf der linken Spur. Super. Und dann schreibst du noch hin, leider können die Koordinaten aufgrund meines Handyempfangs etwas ungenau sein. Im Fahren aufgenommen. Im Fahren. Nee, ja. Im Stau. Ja, im Stau stehen. Ich glaube, das hatte ich ja auf Twitter gesehen, so als Gagbilder. Irgendjemand stand da im Stau, ich glaube Lilith oder so. Und hat ja dann eine Filmdose an die Mittelplatte gehangen und das dann fotografiert. Naja, wir hatten ja im Prinzip was Ähnliches da auf der Kölnbrücke. Es war zwar nicht eine Mittelleitplanke, aber es war an der Stelle, wo du definitiv nicht halten durftest. Mittlerweile ist er ja weg. Auf der Kölpern, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ist der Moderator da? Moderator? Ich weiß, wer den gelegt hat, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt... Ja, das Michael Zielinski ist wissen. Also das ist ja auch nicht schlimm, er hat ihn ja auch weggenommen. Also das ist ja, finde ich, jetzt nicht weiter tragisch. Das war auch zu Zeiten, wo du das machen konntest. Da ging das noch. Ja. Also der wurde ja eigentlich auch nur gelockt bei der jährlichen Fahrradsternfahrt und sonst nicht. Wobei jetzt einige wieder Schaum vom Maul haben, wenn ich sage, früher ging das noch. Das war die Andreas-Türk-Stelle. Die was? Die Andreas-Türk-Stelle? Wieso Andreas? War das nicht Andreas Türk, der da oben, der war doch Moderator bei einem Fernsehsender und dann kam es ja zu einem Prozess, dass da oben irgendwas gelaufen sein sollte? Und das kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern, weiß ich nicht. Dann war weg vom Fenster. Hast du deine Medizin nicht genommen? Oder? Nee. Was soll da oben gelaufen sein? Naja, so eine. Das war einfach ein Nano-Cache, der an einer ganz bestimmten Stelle oben auf der Brücke hing. Auf der Brücke, genau. Ja. Man hatte ihn irgendwie vorgeworfen. Ihr hättet da oben, ich muss mal kurz googeln. Was ist das denn? Geocaching-Hamburg.de über mich? Was soll das denn sein? Genau, es gab einen Vergewaltigungsprozess gegen Andreas Türk. Aha, wusste ich nicht mal. Ja. Und das hat was mit der Kühlbrandbrücke zu tun. Ich glaube, das war auf dieser Brücke, wenn ich mich nicht täusche. Da kann man ja nicht mal anhalten eigentlich. Ja, eben. Vor allem, die sehen nicht die Kameras da. Ja, eben. Das ist natürlich doof. Da hat er sich eine richtig geschickte Stelle ausgesucht, um sowas zu machen. Der hat das ja nicht gemacht. Das war ja nur ein Vorwurf. Ach so. Ich dachte, nicht, dass wir hier noch verklagt werden. Ja, um Gottes Willen. Oh Gott. Okay, aber was dazu passt, wir müssen ja auch mal manchmal beim Thema bleiben. Wenn wir schon dabei sind, doofe Cacher, alles falsch machen, wird immer mehr verboten. Irgendwie so grob. Köln will Cachen einschränken. Also die Überschrift eigentlich hieß... Verboten. Geocaching-Verbot in Köln droht. Hat K-Süd, wie wird denn das ausgesprochen? K-Süd? Süd, ja. KSUED.wordpress.com geschrieben. guter Artikel, nur die Überschrift war vielleicht ein bisschen unglücklich in Richtung Bildzeitung. Reißerisch. Denn es geht gar nicht um Geocaching-Verbot in Köln, sondern um eine Einschränkung, würde ich es, glaube ich, mal nennen. Ne? Ja. Also das ist noch nicht mal eine Einschränkung. Das ist eigentlich nur bestehende Gesetze. Es wird darauf hingewiesen, Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, dass da keine Caches platziert werden dürfen. Genau. Obwohl, da gibt es eine Begründung, in der wieder die hanebüchsten Geschichten über Aktivitäten von Geocachern erzählt werden und die dann für dieses Verbot herangezogen werden. Ich weiß jetzt den Link nicht, aber in der Begründung für dieses Verbot steht es drin, dass also hauptsächlich in Baumhöhlen. Ja. Nicht hauptsächlich. Also es steht hier, pass auf. Ja, doch, es werden nur wieder die allerschlimmsten Verstecke erwähnt, die dann dazu führen, dass es eingeschränkt wird. Also das ist natürlich. Die andere Seite wird nicht erwähnt. Aber willst du einmal auf die Schnelle vorlesen, was hier so steht? In der Neufassung sind für geschützte Landschaftsbestandteile, zum Beispiel für die Innenstadt, Stadtgarten, Venloer Straße, Friedenspark, Römerpark, also ganz bestimmte Stadtteile, und jüdischer Friedhof, was ich auch nachvollziehen kann, Naturschutzgebiete und Naturdenkmale, ca. 1200 Einzelbäume, ausdrückliche Geocaching-Verbote vorgesehen. Auch wenn die meisten Kölner Geocaches wahrscheinlich nicht in diesen Schutzräumen liegen, so sind hier aber bla bla bla. Es sei denn, die wollen das jetzt also praktisch, wir wollen was dagegen tun, es sei denn, es gelingt uns Geocacher, die Lokalpolitiker davon zu überzeugen, dass Verbote nicht der reine Weg sind. Ansonsten ist künftig verboten, und jetzt kommt's, geschützte Landschaftsbestandsteile, Geocache-Behälter in oder an Bäumen, inklusive des Kronentraufbereichs und in stehenden oder fließenden Gewässern, inklusive der Uferbereiche, zu verstecken, anzubringen oder nach Geocache-Behältern zu suchen. Ja, das ist ja dasselbe Prinzip. So, hierdurch sollen in den besonders empfindlichen Bereichen Störungen für die Tierwelt vermieden und eine möglichst ungestörte Vegetationsentwicklung, insbesondere für trittempfindliche Flächen, gewährleistet werden. Ja, es dauert noch einen Moment. Naturschutzgebiete gilt mehr oder weniger dasselbe. Naturdenkmale bezieht sich auf diese Bäume, gilt auch dasselbe. Und jetzt frage ich mich, warum sollte ich dagegen was unternehmen? Also, da werden die Tiere geschützt, trittempfindliche Stellen und Naturdenkmäler. Also, ich finde das eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ich finde es eher traurig, dass aber ein Gesetz gemacht werden muss. Das Gesetz gibt es ja schon länger. Die Begründung war, was du auch meintest, das Eigenwort geschrieben hat. Im neuen Landschaftsplan Köln ist Cache-Verbot in Naturschutzgebieten vorgesehen. Begründung, Caches werden überwiegend in Baumhöhlen und ähnlichen versteckt. Ja, hat er denn Unrecht? Überwiegend? Ja. Überwiegend. Bei überwiegend, ja. Die in den Bereichen liegen. Also wir reden jetzt von Bäumen und Ähnlichem. Wenn du es genau liest, steht da im Traufbereich der Bäume. Das heißt, wenn du den Stamm hast und das Ding ist etwas größer, dann hast du 20 Meter links und rechts keine Möglichkeit, etwas zu verstecken. Ja. Frage ich mich immer noch, ob das so verkehrt ist. Also ganz ehrlich, wenn ich sich wieder vorgegangen bin, auch teilweise beim Cachen, der wird ja nicht mit der Hand mal eben gucken, wo ein Cache liegt, sondern erstmal im Fuß überall entgegengetreten. Das ist so das Normale. Vielleicht liegt er ja unter dem Laub der Cache. Ja, gut, das kommt jetzt drauf an, wie man diese Tätigkeit betreibt. Ja, Jörg, aber du legst ihn ja nicht auf ein freies Feld. Also die Mehrzahl der Caches, die ich gefunden habe, liegt irgendwo in der Baumwurzel, an der Baumwurzel versteckt. Ja, es geht aber nicht um jeden Baum. Das steht da auch klar drin. Es geht um 1200 Naturdenkmäler. Ja, aber die Begründung war, es wird herangezogen, dass sie es also nicht bei den Naturdenkmälern festgestellt haben, sondern dass sie es allgemein festgestellt haben und deswegen diese Naturdenkmäler besonders schützen wollen. Das Problematische daran ist ja, dass etwas schützenswert ist, ist das eine, kann man ja machen, aber dass eine recht einseitige Betrachtung dessen, was da betrieben wird, als Begründung herhalten muss, ist nachher eine legitime für das nächste Verbot, was kommt. Ja, okay. Also ich schaffe da Fakten und die stehen dann plötzlich in irgendeinem Gesetz drin. Und wenn der Nächste ankommt in der nächsten Gemeinde und möchte das noch ein bisschen enger fassen, dann nimmt er das als Trittstufe. Das ist wohl wahr. Ja, ja, okay. Wenn dann schon die Basis des Ganzen, das erste Verbot, ich nehme mir jetzt Köln als Beispiel, auf Fakten beruht, die nicht der Realität entsprechen, wo nicht gar nicht hinterfragt wird, sondern wo irgendeiner hingeht und das postuliert, ohne es irgendwo zu hinterfragen, dann komme ich in Bereiche herein, wo ich als einzelner Geocacher gar nichts mehr dagegen unternehmen kann, dass mein Hobby mehr oder weniger in Anführungszeichen dann irgendwann kriminalisiert wird. Ja, aber irgendwann darf ich dann nämlich gar nichts mehr. Ja, aber dann muss ich aber vorsichtig sein, wie ich jetzt vorgehe. Wenn ich jetzt vorgehe, so wie er es in dem Artikel schreibt, dass wir noch was gegen diese Verbote oder dass Verbote nicht der richtige Weg sind, dann ist das eine gefährliche Schiene, weil dann mache ich mich ehrlich gesagt lächerlich, weil gegen dieses Verbot an sich kann ich nichts sagen. Ich kann gegen die Begründung vorgehen. Ja, das finde ich okay. Ich kann sagen, hört mal, ist okay, nein, aber die Begründung müsst ihr schon mal korrigieren. Das, was jetzt passiert, ist ja, dass nachher nicht das Verbot in Köln für das nächste Verbot herangezogen wird, sondern die Begründung des Verbotes in Köln. Ja, und das, aber ist, das ist das Haar in der Suppe. Ja, aber deswegen sage ich ja, ich sehe das, verstehe, na, was Dinge, du meinst. Dinge verselbstständigen sich dann ja irgendwann. Ja. Und da es bei den Geocachern keine Lobby gibt, ja, es stimmt, wollte leider sie niemand haben zu Anfang, jetzt gibt es sie nicht. Ich glaube auch nicht, dass die heute einer. Ja, haben. Aber das finde ich jetzt auch, die Begründung war ja hier in diesem Tweet. Erstmal, an Naturdenkmälern ist es, wie Bongo Bong schon sagt, schon länger nicht erlaubt. Schade, dass es in Köln-Gang keinen Geocaching-Verein als Sprachrohr gibt. Das bringt doch überhaupt nichts. Ich sehe doch jetzt schon auf dieser Artikel. Stell dir mal vor, der wäre jetzt der Verein. Das würde mich vollkommen stören, wenn er jetzt, pass mal auf, das ist der entscheidende Unterschied. Wir haben nämlich, glaube ich, wir sind ja sogar gleicher Meinung. Was du jetzt nicht tun darfst, gegen das Verbot vorgehen, weil das ist Schwachsinn, dann machst du dich lächerlich unglaubwürdig. Weil dann gehst du hin und sagst, ja, die müssen nicht geschützt werden. Das ist aber Quark. Ich finde das Verbot okay, aber du hast recht, man müsste darauf zugehen und sagen, hört mal, aber lasst uns mal ein bisschen über die Begründung sprechen. Die können wir so nicht stehen lassen, weil das nicht in Ordnung ist. Ich glaube, wir sind da gar nicht so weit auseinander. Aber das Verbot selber, da kann ich nicht ernsthaft was gegen sagen. Weil das okay ist. Wenn das ein Naturdenkmal ist, ja, hat da kein Geschoss. Das ist auch eigentlich schon immer okay gewesen, wenn du jetzt mal in die Foren guckst oder in Blogbeiträge oder wenn du dich mit jemandem unterhältst, will jeder dir sagen, zum Beispiel eine Filmdose in einer gemauerten Mauer, eine Natursteinmauer, ist nicht, oder in einem Solitärbaum. Aber das ist, nein, pass auf. Sagen tun die das. Nee, das also ist ich persönlich tue es nicht. Da du hier, du handelst gerade mit Massen von Leuten, bei der, nochmal neu anfangen. Du kommst in statistische Bereiche rein. Du hattest früher 5.000 Cacher, dann hattest du 1% oben und 1% unten Idioten. Ja. Heute hast du 50.000 Cacher, dann hast du nämlich Prozentzahl bleibt gleich, aber du hast eine greifbare Menge von Idioten oben. Ich habe also persönlich das Gefühl, und diese Leute erreichst du auch mit keinem Verbot, wie das jetzt in Köln gemacht wird. Die machen was sie wollen. Ja, ich habe das gerade in Hannover festgestellt, weil du nämlich sagtest, die sagen dir das. Nein, in Hannover gibt's 3 oder 4 Lost Place Caches, die sich alle auf die A7 beziehen. Ich weiß nicht, komme ich auf den Namen, ich habe die letzt gemacht. Muss man mal nachgucken. Da steht auch LPC im Namen. Das sind so diese ursprüngliche Verlauf der A7. Genau, die ursprüngliche Verlauf der A7 und da stehen so Brückenteile im Wald. Und ich komme an den ersten davon an, also den Cacher, den Owner gibt's schon nicht mehr, der ist schon lange weg. Den haben bestimmt 100 Leute gemacht und keiner hat sich beschwert. Und ich komme an Station 1 an und stehe vorm Schild Naturdenkmal und lese so in den Logs, also mal abgesehen davon, dass Station 1 mit dem Nagel in diesem Naturdenkmal befestigt ist, am großen alten Baum, ist der beklettert worden. Schreiben wir auch in den Logs. Oh Mensch, wir sind schon hochgeklettert, bis wir gemerkt haben, dass es unten drin ist. Du meinst die Geisterautobahn. Die Geisterautobahn. Und da haben, ich weiß nicht, wie viele Logs das Ding hat, und keiner hat sich mal drüber beschwert, dass da, und da steht ein Schild vor Naturdenkmal. Also ernsthaft, da frage ich mich dann, ist es wirklich so, dass es irgendjemanden interessiert, ob das ein Naturdenkmal ist bei den Cachern? Ich glaube, dass da eher die 1% beziehen sich eher auf die das wirklich interessiert. Der Rest war schon auf dem Baum oben. Also da kommen wir in den Bereich da rein, dass ich etwas machen darf, wenn es in irgendeinem Listing steht, weil ich habe eine schriftliche Erlaubnis. Das passiert bei einem Geocacher im Kopf. Da müsste man eher in der Verantwortung der ONA anfangen. Also, ja, das wird dir ja übergeholfen. Mit Groundspeak wälzt die Verantwortung ja auf die ONA ab, indem sie das in ihren Guidelines... Moment, aber jetzt speziell mal diesen Fall, bevor wir zu weit, bevor wir von dem wegkommen. Macht was anderes, aber da kommen wir später zu. Lass uns gleich dazu kommen, weil wir gerade diesen speziellen Fall haben. Wir haben ihn ja auch gerade, die Geisterautobahn Beton im Wald 1. Dieses Schild, Naturdenkmal, das hängt da mit Sicherheit noch nicht seit 2008, aber seitdem gibt es den Owner nicht mehr. Dieser Cache ist da jetzt aber noch. Ja, wer ist denn jetzt schuld? Es gibt einen Owner, den es nicht mehr gibt. Es gibt die Cacher, die da immer noch diesen Baum besteigen, obwohl das Schild mittlerweile da steht und bestimmt nicht erst seit gestern. Was willst du jetzt machen? Auch ist der Baum jetzt Naturdenkmal? Ja. Okay. Und das ist ein richtig schöner, großer Baum. Ja, da hängt ein toter Ast dran, da hat er jetzt... Ja, was willst du machen? Du machst einfach, du informierst die zuständige Stelle, in dem Sinne deinen Reviewer, Ja. Und sagst da mit dem Foto und sagst, hängt da Naturdenkmal und fertig. Dann ist ja, der Cash weg. Dann wird der Cash weggemacht und wem hat das jetzt was geholfen? Dem Naturdenkmal. Wenn da drinnen stehen würde im Listing, ne, dass das Ding nicht beklettert werden müsste, würde das aber auch schon reichen. Ach so, dass der Cash liegt nicht da. Nee, das, okay. Der unten am toten Ast ist halt mit einer Schraube befestigt. Sorry, wenn die Schraube jetzt rausdrehst, wird den Baum auch nichts mehr ändern. Der Ast ist sowieso uralt und tot. Das ist auch wirklich ein einziger, der ist schon Jahre tot. Also du verbesserst ja nichts. Weißt du, was ich meine? Als der Cash gelegt wurde, war das kein Naturdenkmal. Wie soll man da jetzt mit umgehen? Wenn ich den melde, wird der archiviert und der Nagel bleibt da trotzdem drin, weil den Owner gibt's nicht mehr. Also, Naja, das ist jetzt aber mehr oder weniger dann doch ein Einzelfall. Ne? Baum muss weg. Guter Vorschlag. Baum im Wald geht ja gar nicht. Und dann befestigst du die Scheibe einfach an dem Schild Naturdenkmal. Ja, ich weiß auch nicht, was ist eigentlich die Aufregung dabei? Es ist ja eigentlich, was im Gesetz steht, erstmal Fakt. Oh, gibst du mir mal eine Cola? Du kannst ja auch mal einen Flens haben. Oh, nee, gerade verschluckt. Haben wir da noch was? Nimm mal das Flens. Keine Ahnung. Nee, oh, nicht hier ist nimm den Tee. Oh. Nee, Öffner haben wir nicht. Mach mal einen Zahn auf, komm. Scheiße, ich habe auch kein Messer. Ich suche mal einen Öffner, mach mal weiter. Mach mir den Zahn auf. Ich frage mich gerade, wer dafür verantwortlich ist. Also, was willst du in so einem Fall machen? Ja, sind wir als Nutzer einer Plattform dafür verantwortlich oder müssen wir uns mit solchen Gesetzen auseinandersetzen oder ist nicht der Plattformbetreiber dafür verantwortlich, auch die entscheidende Lobbyarbeit zu gewährleisten? Boah, der hat ja keine Chance. Der sieht das. Warum hat er keine Chance? Weil er beschissen wird. Ja, er ist davon. Nee, er lebt doch davon, dass er dieses Hobby ermöglicht. Ja, also aber muss er ist doch nicht vor Ort. Er kann doch gar nicht sehen, was der einzelne Cash-Owner macht. Den schicken der jeden einzelnen Cash prüfen. Es geht nicht um den Cash-Prüfen, es geht um solche Verbote im Vorhinaus, so. Da mal darauf einzuwirken und zu sagen, dass nicht jeder Cash in der Baumhöhle liegt, wie es ja hier in der Begründung war. Da wird ja immer gerne die Forderung an den Geocaching-Verein herangelegt. Nimmst das bitte. Lass mal. Jörg, da super. Ist ein. Da liegt ein Schraubenzieher übrigens. Eine Zange. Ich kannte mal einen, der hat einfach das. Stell dir mal vor, an dem Tisch die. Die ja. Das. Stell dir mal vor, Groundspeak macht das wirklich. Überleg dir mal, was jetzt schon für die Jaule stattfindet, weil Groundspeak für T5er plötzlich Genehmigung haben will. Also jedes Mal sterben wir alle. Nee, Groundspeak will ja nur die Genehmigung haben. Ja. Ich rede. Der Fall ist ja anders. Der Fall ist ja, ihre Leute speziell dahin zu schicken und zu sagen. Pass auf, das ist Geocaching, das hat es für einen Nutzerwert für dich, das ändert das Freizeitverhalten und diese ganzen negativen Beispiele, die ja auch durch die Lobby verursacht werden, zu entkräften. Also ich denke, Deichgräfin schreibt gerade vielleicht örtliche Cacher um Hilfe bitten, dass das vielleicht die wichtigere und die beste Methode wäre. Ja, aber wir haben jetzt einen speziellen Fall, der erzählt mir, der örtliche Cacher machen soll. Naja, du bist jetzt da gewesen, du bist ein örtlicher Cacher und du hast dir ja überlegt, ob du das Ding jetzt NM oder wie auch immer lockst, ne? Nö. Ich weiß, das ist ja politisch unkorrekt, aber nö. Ich bin nicht auf den Baum geklettert, das hätte ich auch tatsächlich nicht gemacht. Aber du hast ja doch Gedanken gemacht, ob das richtig ist, was da passiert. Du bist nicht dazu gekommen zu sagen, es ist jetzt so schlimm, dass ich irgendwas tue. Nee, aber das ist ja jetzt ein anderer Fall. Das ist ja die Einzelfallentscheidung. Ja. Ich möchte aber auf die allgemeine Entscheidung hinaus, dieses Geocaching. Einschränkung. Verboten nennen wir es nicht. Einschränkung. Es sind tatsächlich nur Einschränkungen. Und wenn ich da was verändern will, bei den Leuten, die diese Satzung machen, glaubst du, da bringt es, wenn du sagst, ja, ich bin hier, was weiß ich, ich sitze tagsüber im Büro und mein Hobby ist Geocachen und ich würde gerne zu Ihnen mal kommen, Sie informieren, was das Positive an diesem Hobby ist. Oder würde es viel mehr bringen, sagen, ich bin von Groundspeak, einem der Plattformbetreiber und erzähle Ihnen mal ein bisschen was über das Hobby. Also Groundspeak ist nicht Geocaching, sondern das ist die größte Plattform, die damit Geld verdient. Und Groundspeak hat nur ein Interesse eigentlich, das Geocaching im Prinzip aus den Randbereichen rauszuheben, sprich T5, in irgendeiner Form Naturschutzgebiete zu bedosen oder alles das, was mit Behörden irgendwie Ecken und Kanten und Probleme bringen kann. Ja. Die möchten gerne Premium-Mitglieder haben, die möchten Coins verkaufen, die möchten Familien kriegen, die möchten es glatt und eben haben. Ja. Und das kann ich sogar verstehen, das möchte ich auch mal sagen. Ja, als Betreiber dieser Plattform, der gewinn- und kommerzorientiert ist das klar ein ureigenes Interesse. Ja, Wirtschaftsunternehmen, aber das Interesse des einzelnen Geocachers ist was anderes, also meins zumindest. Ja, natürlich, aber das Interesse dieses großen Plattformbetreibers muss doch sein, die Gesetze so zu ermöglichen, dass sein Spiel künftig von wenigen Einschränkungen betroffen wird. Nö. Das ist ähnlich wie bei der Automobilindustrie. Nö, da warum? Treffen sich ja auch. Also, weiß ich, geht VW, BMW und Audi hin. Also ich kann mir sagen, vorstellen, dass Groundspeak mit dem, was da jetzt gerade in Köln passiert, nicht ganz unzufrieden ist, weil es wird ihnen aus der Hand genommen, Regeln zu erfinden. Genau. Das macht jetzt der Gesetzgeber. Ja, genau. Also ich glaube das auch nicht, was du meinst. Ich glaube eher, dass Groundspeak sich freut, dass dieser Scheiß endlich verschwindet. Die wollen diese Extremisten gar nicht, weil erstmal abgesehen davon sind das meistens auch noch die, die dann sich unter was weiß ich, Kolumbien anmelden, damit sie noch 3 Euro bei dem Jahresbeitrag sparen. Die wollen solche Leute gar nicht. Na, es ging ja jetzt nicht um der Gedanke, der uns ja immer vorgegaukelt wird, ist ja nicht dieses Extremisten abzuschaffen, da bin ich völlig eurer Meinung, sondern der Gedanke ist ja, wir haben jetzt ein Verbot und aus so einem Verbot wird ganz schnell ein generelles Verbot. Also wir haben ja nicht nur ein Verbot. Die ja auch in dem, es gibt Waldbetretungsverbote, genau, es gibt Gemeinden, die sich das komplett verwehrt haben. Und das wäre schon geschäftsschädigend. Ja, aber die Angst habe ich nicht und die haben die, glaube ich, auch nicht. Weil das ist mir immer so, das wird so schön an der Wand gemalt. Das ist immer so, glaube ich einfach schlicht nicht dran. Also mal abgesehen davon, das heißt immer, wir haben keine Lobby. Das ist ja so auch nicht richtig. Wir haben eine Lobby, ohne eine nötig haben zu müssen, weil die einfach wissen, was für eine Masse Mensch da mittlerweile unterwegs ist. Umsonst fangen nicht an, Gemeinden sich Gedanken darüber zu machen, Leuten Geld zu geben, damit sie Caches für sie verstecken. Das machen sie, weil sie merken, oh scheiße, da sind ein paar mehr unterwegs. Also ich habe da gar nicht so große Ängste. Naja, ob das jetzt in irgendeiner Form schon die große Tourismusmagnetgeschichte ist, sei dahingestellt. Ne? Nicht die große, aber sie wird mittlerweile beachtet und immer mehr genutzt. Also, in Amerika ist es tatsächlich so, die Nationalparke haben eigene Coins, die haben eigene Trails, die du da ablaufen kannst, den holst du dir irgendwie so einen Stempel. Du darfst und dann keine findest Dosen du einen, verstecken, ne? Der offiziell von denen versteckte Dosen sind erlaubt. Oh, und dann kriegst du deinen Stempel. Und dafür kriegst du deine Coin. Gibt's auch Wildchen? Die kannst du dann auch schießen. Und Favoriten möchte ich. Ich finde die Denke gar nicht mal so verkehrt. Nein, das klappt ja auch. Denn das ist ein Naturschutzgebiet. Die wissen genau, wo die Dose hin soll. Ja, absolut. Und motivieren die Leute, indem sie da noch Stationen reinlegen, wo sie einen Stempel holst und einen Geocoin am Ende kriegst, dazu die zu besuchen. Das heißt, der da eintritt. Kanada auch übrigens, lese ich gerade. Ja, da meine ich ja Kanada. Ach so. Amerika. Also ich finde das gut, dass sie das so machen. Ich finde die Idee gar nicht so abwegig. Das ist dann auch noch gepflegt. Wenn ich so manche Caches jetzt draußen finde, wäre ich froh, wenn das lieber eine öffentliche Stelle macht. Also, naja. Das ist übrigens die Geo-Tour. Das will ja Groundspeak ein bisschen ausarbeiten. Aber ich gebe dir recht, Geocaching ist nicht Groundspeak, aber es ist der größte Plattformbetreiber und so viele andere gibt es da nicht mehr. Das schreibt ja, doch, es gibt noch andere. So viele, ja. Ja, da sind wir wieder bei den Token. Der große Test ist ja gelaufen. Ja, und das, möchte ich jetzt nicht mehr drauf. Nein, aber es gibt ja durchaus auch Möglichkeiten, das an Groundspeak vorbei zu betreiben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Hardcore-T5-Szene oder Lostplay-Szene mittlerweile ganz woanders ist. Und das kriegen wir jetzt als Normalcacher gar nicht mit. Nee. Meinst du Geocaching-Special-Force? Die sind auch nicht. Ach, was müssen weiß ich, wie das mittlerweile genannt wird. Aber das sind halt Kreise, die relativ klein sind. Vergiss es. Ich habe mir einen von diesen Kreisen angeguckt. Weißt du, was da gelistet war als T5? Hier, der Leitercache hier an der Kirche. Nee, das meine ich damit nicht. Es gab andere Foren, die gibt's auch schon länger, wo halt auch Geocacher drin sind, die andere Ansprüche ans Cachen haben, als Groundspeak mittlerweile gerne möchte. So, und die müssen ja irgendwo hin. Ja. Ja, extrem. Aber die werden keine Listing-Plattformen betreiben, sondern das geht dann halt unter der Hand. Aber das ist so eine verschwindend kleine Minderheit. Ich wollte gerade sagen, da steht dann aber keiner und holt sich einen runter, weil sie vor ihm stehen. Weißt du, da ist der Schwanzlängenvergleich, fehlt ihnen da ja. Keine das geht, Punkte, das sie geht können ihnen, nicht das sagen. Das geht ihnen doch gar nicht mehr darum. Mir geht's ja auch nicht mehr um Punkte. Oder wie heißt, Funde, wie oder heißt ich darf die ja nicht Punkte sagen. Du darfst nicht Punkte sagen, da bist du angemacht. Das ist so richtig, es gibt keine Punkte. Wie heißen die Seiten hier? Cash for Kings und was nicht alle. Allein der Titel sagt mir schon, worum es geht. Sorry, aber das ist gar nicht böse, weil ich finde das ja auch gar nicht schlimm. Aber sorry, ich habe das Gefühl, beim Geocaching geht es eh um 80% um Fame. Nein, geht es nicht. Also bei denen, die auftreten. Es geht nicht um Fame, also es geht hier um Schwanzvergleich. Seit 9 Jahren und mir ist das mittlerweile völlig Wumpe, ob ich da jetzt irgendwo einen Punkt für kriege. Entschuldigung, einen Pfund für kriege. Einen Pfund mehr auf die Rippen dafür kriege, Das ist mir sowas von egal. Ja, aber bei den extremen Caches ist es ja, also sorry, manche davon kannst du ja schon fast nicht mehr machen. Da musst du ja schon zu 10 los und dann alle müssen Sonderwissen haben. Naja gut, es wird immer wieder auch auf Owner-Seite Leute geben, die versuchen mehr oder weniger das noch weiter auf die Spitze zu treiben. Ach so, bevor das wieder einer anfängt. Ja, das meinst du ja. Du meinst Lost Place for the Kings. Wie immer das alles heißt. Das ist natürlich auch ein System, oder die ihre eigenen Coin promoten, ihre eigenen Sachen promoten. Und das sie machen. Wie promotest du was, indem du sagst, das ist einfach so ein geiles Ding, das hebt dich so von der Masse ab. Deswegen ist es geil. Ich glaube, da geht das dann auch bis T10 jetzt und man sonst auch von mir aus auf den Mond fliegen. Ich bin froh, wenn die nicht mehr auf Geocaching kommen sind und ich nicht mehr über diese Caches fallen. Wir wollten noch diesen Tauchcache machen. Ich habe es jetzt immer noch, wollte ich ja schon dreimal sagen, bevor es wieder einer anfängt. Ja, wir sind aufgeblasen, was war das noch wichtig und Selbstdarsteller. Braucht ihr nicht erwähnen, machen wir selber schon. Ist kein Problem, habe ich auch keine Schwierigkeiten mehr. Wir haben sowieso den längsten, das kannst du auch noch sagen. Das kommt noch dazu, das sieht man ja auch in dem Film dann. Mein schmerzverzerrtes Gesicht. Nein, aber du hast natürlich recht, dass die in eigene Foren gehen. Und es gibt mit Sicherheit auch welche, die es wirklich der Caches wegen machen. Mir gehen nur die auf den Sack, die es eigentlich echt, die dann auch auf Groundspeak so lange rumgejault haben. Wo ich immer gesagt habe, es gibt jetzt diese Regel, wenn ihr welche machen wollt, die dazu passen, dann geht doch woanders hin, macht doch eine eigene Homepage auf, fertig, ist doch nicht schlimm. Aber denen fehlt ihr dann wieder, ne? Sie wollen ja auch bewundert werden. Das ist doch, ist doch auch nicht schlimm. Ist doch, jeder möchte doch auch ein bisschen. Ja, das ist übrigens total cool. Wenn ich auf einem Event bin, ich habe jetzt meinen Ehering heute nicht genommen, weil ich dachte, ich verliere ihn da oben. Ich lasse mir den Ring küssen. Vor Angst, ich gehe so rein, ich lasse mir den Ring küssen. Ich sage hier, ich bin der große Podcaster, küss mir den Ring. Ja. Und das machen die. Klappt selten, aber. Das machen die. Keine Ahnung. So, wir kommen jetzt. Wolltest du jetzt deinen Baumkletter-Cache noch bringen? Ja, das gehört jetzt am Rande dazu, dass wohl jetzt das Baumklettern. Aber ich finde, das sind auch so Berichte. Da wird dann immer, das kommt so auf Facebook. Dann werden wir erstmal wieder alle sterben. Das Geocaching wird verenden und ich weiß nicht was. Ach so, das kommt aus dem grünen Forum. Ich finde das sowieso schon geil. Wie mir zugetragen wurde. Das heißt, es gibt keine Quelle. Von Agent 007. Die Schwester einer Bekannten und von der die Mutter. Genau. Und wenn das in Bayern ist, sind das ja alle beim gleichen angestellt. gibt es nun auch bei uns im Saarland, je nach Reviewer, die Anforderung bei Baumklettercaches eine Genehmigung vom Forst vorzulegen. Dass wohl kein Förster eine solche Genehmigung erteilen wird, dürfte klar sein. Warum auch immer. Das finde ich auch mal geil, diese bestehenden Tatsachen. Aus Haftungsgründen. Was soll das alles? Der sagt, du darfst, das ist er dafür verantwortlich, wenn du da runterfällst. Aber bevor man das behauptet, könnte man ja mal einmal fragen. Aber ist ja nicht so wichtig. Entweder Hü oder Hot. Ein Reviewer ist 150%. Ich frage sogar bei Mysteries alles, außer meine Schuhgröße und der Konsistenz meines Morgenstuhls. 150%ig geht's übrigens. Aber wenn du das den Text hörst. Wenn du mal in Rage bist, dann schreibt man das. Ein anderer lässt problemlos alles durch. Für mich hat das stark den Anschein von Willkür. Genau. Das ist das geilste Wort im Geocaching. Wir müssen uns hier so ein Phrasenschwein. Denn so je oft wir Willkür sagen, hauen wir das rein. Genau. Für mich hat das, Willkür, Groundspeak sollte mal wieder mit dem groben Stallbesen durchkehren, denn ich glaube, ich mag es nicht mehr lesen, das ist alles so ein Gequatsche. Also es geht einfach darum, dass wohl die ersten Bundesländer anfangen, Genehmigungen auch haben zu wollen für das Beklettern von Bäumen. Oder vielmehr Groundspeak für einzelne Groundspeak Bundesländer. Möchte eine, wie bei Nachtcash, möchte eine schriftliche oder eine Einwilligung des Landbesitzers, was da sie auch haben. Da lag es mir einfach am Herzen, zum 47.000. Mal zu erwähnen, dass das Beklettern von Bäumen sowieso verboten, diese Flachpfeifen. In Hamburg könnt ihr da das Bezirksamt anrufen und fragen, da braucht ihr gar nichts von Geocaching erzählen. Ruft einfach das Bezirksamt an und fragt, darf ich auf den Baum klettern? Gott sei Dank waren wir nicht in Hamburg. So. Gott sei Dank. Irgendeiner streut mit seinem Scheißgerät hier gerade ein. Ist aus. Ist das wieder dieses... Kein Mobil. Dieses, ich hab kein Mobil. Aus. Bin nur WLAN. Mach ich mein Telefon jetzt mal aus. WhatsApp ist irgendwas gekommen. Das ist das Problem, siehst du? Offline-Modus. Wunderbar. Ja, schalte aus. Ich hast du eigentlich immer das... Noch. Hast du eigentlich das Gefühl, dass Groundspeak gerade mit diesem groben Rechen auch peinlich. Tatsächlich kehrt? Nee, im Moment ist mir erstmal peinlich. Du wirst ganz rot. Kann man gar nicht sehen. Jetzt müssen wir einfach nur mal das bringen. Reviewer. Wo waren wir? Wir waren bei Reviewer Willkür. Willkür und Reviewer Willkür. Genau. Baumklettern verboten. Und du hast eigentlich alles dazu gesagt. Ja, finde ich war wichtig. Ne? Ja. Aber Reviewer gibt es nicht mehr so viele, wie wir festgestellt haben. Ja, sie verlassen uns. Einer hat uns ja auf Facebook auch so ein bisschen verlassen, da wurde drüber gesprochen. Nee, einer hat es angekündigt, ist dann oder meinst du jetzt die neue? Hast du das mit Fortu mitgekriegt? Ja, Fortu, das finde ich klasse. Einer beschwerte sich erstmal in diesem Forum. Und Fortu schrieb unter ihrem richtigen Namen irgendwie, man soll halt aufhören, wenn es am schönsten ist. Und er pöbelte weiter, weil er gar nicht begriff, dass sie das ist. Das war einfach großartig. Da sprang dann die zweite auch noch auf den Zug und merkte immer noch nicht, dass sie die Review hat. Naja, es weiß halt nicht jeder, wer ist. Ne? Nee, aber besonders, da es ja nicht klargestellt wird. Es gibt ja keine Klarnamen. Bleibt ja bei jedem selbst überlassen, ob er seinen Klarnamen. Es gab auch bei. Also, Breitritt das nicht. War doch schon wieder so. Deswegen, too big to fail. Bei mir hat sie das immer. Das ist dein Reviewer-Name. Mein Reviewer-Name. Das ist ein bisschen wie A380, wer weiß. Er beschwerte sich, dass bei ihm das immer gegen ihn ausgenutzt werden würde. Ich habe dann auch mal noch geschrieben, wo meinst du denn definitiv? Weil sowas interessiert mich immer. Da kam dann aber nichts. Also. Ja, das ist halt, da hat man sich mal schlecht behandelt gefühlt und schon ist der Reviewer hat dann ein böses Auge auf einen gehabt. Sie hat aber auch geschrieben, dass sie nie bei irgendeinem eine Ausnahme gemacht hat. Und bei ihr glaube ich das eigentlich sogar auch. Ja, das glaube ich ja auch. Ich meine, sie stand ja auch in der Kritik, dass sie viele Listings einfach so durchgewunken hat, dass da Attribute fehlten. Insofern kann ich mir das Geheule jetzt auch nicht so nachvollziehen. Weißt du, bist du der Reviewer, bist du im Job, dann kriegst du Kritik. Ja. Und wenn du sagst, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, so wie sie es ja gemacht hat und jetzt aufgehört hat, oder störte Präger ist ja auch, hat sich ja auch lange, ja, nicht das ist lange schon, gemacht. Ja, ja. Und dann sind sie alle wieder betroffen. Ja, also bei dem einen kann ich das verstehen, der jetzt alles versilbert, da gucken sie alle so irritiert, aber selbst dem weiß ich nicht, warum sie dem einen Vorwurf machen. Wenn ich da aufhöre, ist das doch mal ein gutes Recht, meine ganzen Münzen zu verkloppen. Was soll denn dann? Also ich würde es zwar nicht machen, aber ich kann doch nichts dagegen sagen. Naja, ich sag mal so, da kommst du schon ein bisschen auf eine gekränkt. Also der ist bestimmt menschlich irgendwie gekränkt, so kommt es jedenfalls rüber. Ja, ja, das aber ist was er damit macht, ist okay. Ja, das sehe ich für auch für sich so, selber, also. Wenn er sich jetzt abgeschlossen hat damit, warum? Why not? Ne, aber ich finde es dann immer diese Tweet und wir bedanken uns, wir bedanken uns dann noch extra nochmal bei unserem Review für die jahrelange gute Zusammenarbeit. Ja, wer weiß, vielleicht kommt es ja nochmal wieder. Einmal ist sie auch wieder gekommen. Also. Vielleicht. Pass mal auf, es gibt gar keine neuen Reviewer, die wissen nur die tauschen nur den Namen. Genau, also, die Nicks sind enttarnt und jetzt machen wir das nochmal neu und am anderen nicht. Also wenn einer Wackelmütigkeit verstehen kann, dann bin ich das. Ich glaube, da schlägt mich keiner so schnell mit aufhören und wieder anfangen. Also von daher, also das Leben ist ein Kindergarten. Das ist ein sehr schöner Satz. Das Leben ist ein Kindergarten. Also gerade beim Cashen kann ich das nur bestätigen und ich zähle mich da auch komplett zu. Apropos, das ist was eine Überleitung. Wir sind heute die Überleitungsprofis. Ja. Ich würde noch sagen, wir stehen dann zur Verfügung. Ne? Es gibt jetzt ein Profil for User Schulprojekt Geocache. Das ist cool. Schrieben gleich die ersten drunter, bitte nicht. Bis jetzt ist noch nichts gekommen. Also die haben nur vier gefunden. Es wird was kommen. Ja, die sind auch am 23. Dezember 2013 angemeldet worden. Haben das letzte Mal am 28. Januar auf der Seite sich befunden, haben vier Gefundene. Ich bin wirklich mal gespannt, was da kommen wird. Ja, es kann ja natürlich auch so sein, dass sie einfach mal zusammen zum Cache gegangen sind. Was jetzt auch nicht super toll ist, wenn du mit einer Kindergruppe von 20 Leuten zu deinem Traddy gehst oder zu deinem Cache. Nur zu unserem Stein. Zur Steinblume, zu dem neuen Mega-Cache hier im Norden. Ja, der ist ja Hammer. Da kann man das machen. Der wie viele so Funde gibt es denn? Ich habe den übrigens eingereicht zum Cache des Jahres. Da kommen wir noch hin. Aber gleich in drei Kreisen, ne? Harburg, Stormarn und Hamburg. Ja, natürlich. Ach, wieso gibt es Harburg auch schon? Das könntest du ja ins Leben rufen. Ja. Könntest du dir selbst den Preis verleihen. Warum ist das du noch Harburg? Du müsstest den Namen wechseln. Wir machen Cache des Jahres. Wir haben da so einen Fake gelegt. Du musst ihn einreichen, weil ich habe es unterm Fake, aber man kommt ja dann stimmt. Noch mal. Ich finde sowieso, dass wir eine Gegenbewegung machen. Beschiss uns der Cache des Jahres, das fehlt mir eigentlich noch. Ich hätte da durchaus einige. Da gewinnt das alte Ding aus Berlin, weißt du, der wirklich beschissen hat. Ach ja, stimmt. Der hat da ein Video mal drüber. Ja, da wollen wir gar nicht so ins Detail gehen. Es ist ja immer, du weißt ja, die ganzen Caches, da wird dann immer so viel. Ich habe ja mal wieder gepostet, dass wir alle sterben werden. Ich weiß gar nicht, welches Thema da wieder dran war. Aber es ist ja immer. Nein, nicht. Da hattest du wieder so deine melancholische Phase. Genau, es ist, stirbt ja immer alles. Es ist ja unfassbar. Habe ich auch eine Antwort. Das ist übrigens ein guter guter Titel für diesen Podcast. Wir werden alle sterben. Ich habe auch einen schönen Hinweis dazu. Das ist doch ein Liedtitel von Knorkator. Dann habt ihr doch auch gleich ein. Das ist. Wir werden alle sterben. Oh Gott, das nicht zu lange machen. Oh. Jetzt hören wir ab. Jörg, 20 Sekunden. Nein. Wieso? Abmahnung. Geh mal. Geh mal. Du musst die 3,80 Euro zahlen. Halte Also, ne, Zeichen sind eindeutig, wir haben nicht mehr lange, wir werden das verlinken. Wer ist aber was? Holde, er hat doch gerade abgeschaltet. Ja. Und du fragst mich, was ich eingeworfen habe, weißt du, und spielst den Hund. Entschuldigung. Kein Problem. Nein, das hatte mir irgendwer auf diesen Tweet, wir werden alle sterben, geschrieben. Das ist ja, egal was beim Cashen passiert, es ist immer, das Cashen, es wird nie wieder so sein, wie es war, es wird alles schlimm, es ist nicht mehr lange. Wie lange bist du schon dabei? 2005. 2005. Und, war früher alles besser? Ja, natürlich war früher alles besser. War entspannter, ne? Alles entspannter. Da gab es auch noch Punkte. Da gab es auch noch Punkte. Ja, das stimmt. Ja, du warst ja bei einem Hamburger Cash des Jahres, du warst ja, in dem... In der Airport-Kirche. Genau, wie heißt der genau? Die Airport-Kirche. DB Hotel Airport. Hamburg Airport. GC4EN84. Dazu muss man sagen, dass wir in Hamburg ja irgendwie immer versucht haben, ein TB-Hotel an den Flughafen zu legen. Und das scheinbar das erste ist, was sich auch länger hält. Ja, die TB-Hotels waren immer schnell kaputt. Die waren immer ganz schnell weg und auch abgeräumt von dem Flugsicherheitsbehörde. So wie ich es jetzt lese, würde ich fast sagen, ist das so ähnlich wie in Hannover. Da liegt er ja auch im Flughafen mit Genehmigung. In ist einem das so? Shop oder ja. In Hannover bei der Gepäckaufnahme. Ach, du meinst jetzt Hannover. Ich wollte Hannover sagen, und also, da liegt er in hier Kirche. Liegt er in einem Ruheraum. Was ich, also sehr schön, dann weiß ich ja so, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Was daran genau, das ist er. Was daran Cash des Jahres ist, werde ich wieder ebenso wenig begreifen, wie daran, was hier in der Ecke, dieser Cash hier, ich weiß nicht, den haben wir ja schon 10 Mal gehabt hier, der Mini-Multi hier von Hesemay, wo ich genauso wenig verstehe, was daran noch Cashen ist. Bei dem Ding, ich brauche kein GPS. Ach so, mehr. Du meinst hier Hesemay. Aber hier brauche ich kein GPS. Das ist ja noch nicht schlimm, ist ja eine Letterbox, kann man sagen, ist okay. Ich komme in einen Ruheraum. Das heißt, da gehen Menschen hin, die einfach mal wirklich zur Ruhe kommen oder Besinnung betreiben wollen. Also es ist ja fast wie eine Kirche so ein bisschen. Kann uns beim Geocachen ja auch nicht schaden. Ja, und dann gehe ich da rein und wenn ich dann wenigstens nur mal kurz unterschreiben müsste. Nein, ich muss da noch was öffnen. Das heißt, es macht Klicker, Klacker, Klücker. Und das kannst du auch nicht umgehen. Und jetzt kommst du da rein, da sitzt jemand und will... Aber irgendjemand muss das ja genehmigt haben und was dabei finden. Der Pastor, so. der findet das geil. Seine Schäfchen haben sich eben mal um 50.000% erhöht. Ja, aber dann ist es doch eine Win-Win-Situation. Der Pastor kriegt Schäfchen in seinen Ruheraum und der Owner hat den Favoritenpunkt bekommen. Ja, aber nur eine Win-Win-Situation für den Pastor und für den Geocacher. Und die das Ruhe nutzen wollen. Für den ist das von... Wobei die Frage ist, wie viele Ruhesuchenden gibt es im Ruheraum auf einem Flughafen? Sonst wird es diesen Raum ja nicht geben. Also es muss es ja wohl geben. Also das wird vielleicht also, gehört das zur Standardausstattung. Ist das jetzt eine katholische oder evangelische Kirche oder können da alle Regionen? Das ist ein Ruheraum für Religion. Das ist eine, ich denke, naja, also es gibt noch ein extra für Muslime. Und vorne ist halt, denke ich mal, schon für Katholik. Es ist ja nicht eine Kirche. Es ist ein Raum, wo du reingehen kannst, wo vorne ein Kreuz ist und der sehr ruhig ist, der abgelegen ist. Du musst ein Stück laufen, bis du dahin kommst. Und wo du wirklich dich hinsetzen kannst und echte Ruhe hast. Und jetzt sitzt du da und dann kommt da einer rein und fummelt hinter dir rum und muss was aufschließen, was klickern, was klackern, was kluckern. Ich finde das völlig daneben. Natürlich freut der Pastor sich, dass er auch mal Menschen sieht, die vorher nicht kamen. Und dann musst du die Begründung mal hören. Da steht im Abendblatt, war glaube ich ein Artikel, da stand dann drin, ja, dann kommen die Geocacher, die ja auch immer so ein bisschen getrieben sind und kommen da mal zur Ruhe. Getrieben sind, das stimmt, ja. Und da frage ich mich immer, was für Drogen hat dieser Pastor genommen, dass er ernsthaft glaubt, dass irgendein Geocacher da drin zur Ruhe kommt. Der beeilt sich, dass den Scheiß da rauskriegt, geht da wieder, will den Punkt haben. Sagen wir doch mal ehrlich. Also alles naja, aber um vom Flughafenparkplatz da hinzukommen, musst du schon ein paar Anstrengungen unternehmen. Also den musst du schon gezielt besuchen. Ja, außer du landest da. Aber du hast doch deswegen keine Ruhe. Du kommst dann vorbei. Ja, aber du hast doch deswegen keine Ruhe. Du gehst da rein, machst den, gehst wieder raus. Da erzähl mir doch nicht, dass irgendein Geocacher sich auch nur hinsetzt. Gibt es denn für die Wahl zum Geocache des Jahres auch eine Begründung, warum das jetzt? Du musst den vorschlagen. Erstmal muss er nominiert werden und nicht von dem Owner. Und ja, dann wird das wahrscheinlich irgendwie geprüft, auch anhand der Favoritenpunkte. Und dann, sobald er aufgenommen ist, kannst du, wenn du diesen Cache besucht hast, eine Bewertung für diesen Cache abgeben. Dann hat er so einen Link drin und dann wird das dann so ausgewählt. Genau, so in der Richtung, ja. Aber ich sag nur, auf dem Geocacher-Stammtisch, bla bla bla, wurde festgelegt. Dass die Kirchen belost werden sollten. Also ich finde, ich kann das schon nachvollziehen. Natürlich, aber die meinten die Regenrinnen draußen, nicht die Ruheräume. Ja, du landest auf dem Flughafen und hast eine Chance, da mal schnell einen Cache zu machen. Ich kann das schon verstehen, dass viele sich darüber freuen, dass da einer ist. Die Frage ist einfach, gehört in einen Ruheraum für mich genauso wenig wie auf einen Friedhof? Ja, aber irgendjemand muss ja mehr als einen gegeben haben, die diesen Cache jetzt gut fanden, weil Ich glaube, das Jahr davor war der Tralli die Wimmelbox und das war ja nur wirklich ein Knaller, weil die Idee gut war. Moment, das ist aber allerdings Kategorie Letterbox. Da gibt es eh schon nicht so viele. Muss man auch dazu sagen. Was? Ach, na, aber das ist aber eine verbogene Letterbox, ne? Weil nee. Du kriegst die Koordinaten im Prinzip vom Parkplatz. Steht aber auch drin, dass du in und dann eine Wegbeschreibung. Okay, ja gut. Genau, also das kann man schon als Letterbox, das finde ich okay. Das kann man als Letterbox absolut anerkennen. Weil da ja auch viel Schindluder mit dem Begriff betrieben wird. Nein, das ist eher eine Letterbox als viele andere, weil du eigentlich überhaupt kein GPS brauchst. Du läufst nach einer richtigen Beschreibung. Ich kenne den Cache persönlich nicht insofern. Ja, du läufst, also kommst auf den Parkplatz und läufst dann nach einer Beschreibung hin. Das ist ja. Also ich persönlich finde es ja gut, weil ich kann es genau nachvollziehen. Als ich in Stuttgart war, hat zwar Heckenland gesagt, da liegt ein Geocache, aber der lag ja nicht auf meiner bevorzugten Plattform. Deswegen ich da mich gelangweilt habe. In Hannover habe ich eingeschickt und bin dann zur Gepäck-Wiederfindestelle, wie auch immer das sich da nennt, und habe da auch nachgefragt. Und das finde ich schon mal, klar wird das gut bewertet. Du bist in einem Geschäft und fragst nach einem Geocache. Hat nicht wirklich viel mit Geocaching zu tun. Und so ähnlich ist es bei dieser TB, bei dieser Letterbox in Hamburg auch. Wir hatten vorher keinen TB-Hotel in Hamburg. Dein Beispiel ist noch schlimmer. Mein Beispiel ist noch schlimmer. Ich gehe in ein Geschäft und frage nach einem TB. Ist ja kein Geschäft. Ist ja, da egal, findest du deinen. Ich frage nach einem TB. Ja, komm. Nach einem Cache. Du, das hatte ich in Amerika auch. Da fährst du die Route 66, dann ist da so ein alter Souvenirshop, so ein altes Haus. Und da liegt dann halt der Cache. Und wenn der draußen nicht liegt, weil da wieder eine Klapperschlange sitzt, dann liegt der drinnen. Da musst du kurz zum Owner rein und sagen, lag hier nicht irgendwo ein Geocache? Und dann sagt der, holt der hinterher. Ja, aber warum kann ich den Owner auch anrufen? Muss ich nicht hinfahren? Kann von hier machen. Das ist halt also nichts mehr mit Cache zu tun. Von hier nach Amerika? Weißt du, was das kostet heutzutage, wenn du anrufst? Nichts mehr. Nee, wenn du da bist, das passt schon. Oh, das ist mir und es gibt keine so sicher. Also ich finde ihn in Ordnung. Aber ich das in dem Ruheraum könnte ich dir nachvollziehen. Ich wollte gerade sagen, ich rede jetzt auch nicht davon, dass einer auf dem Airport liegt. Das finde ich sogar schön. Ich laufe da auch gerne. Das ist ja, du kommst da rein, das ist ein bisschen wie Urlaub. Selbst wenn man nur durchläuft. Das erinnert einen einfach so, mir geht es jedenfalls so. Aber in den Ruheraum, ich finde das absurd. Hast du das von dem Typen gehört, der im Hamburger Airport da am, wo die Passagiere rauskommen, mit diesem Snowden-Schild stand? Und diesem schwarzen, der hat sich wie so ein Agent verkleidet und hielt dann so ein Schild hoch Snowden und stand dann halt, weiß ich nicht, 8 Stunden rum. War das der Owner? Nee. Nee, aber ernsthaft, also ich habe gar nichts gegen Flughafen, Gottes Willen, da habe ich kein Problem mit. Ich finde den Cache auch schön gemacht, also der hat, also die Fragen sind okay, die kannst du lösen, ohne dass sie zu einfach sind. Du musst schon ein bisschen laufen, um dahin zu kommen. Das ist alles überhaupt kein Problem, aber ich mag dieses Ruheraum, ich belästige da einfach Menschen. Der Cache hat ein Problem. Eins ist gut, ja. Ich find ihn ja klasse, weißt du? Du hast ja beim Flughafen immer das, wenn du das am Flughafen legen willst und du ein TB-Hotel legen möchtest, dann liegt es immer zu weit weg, als dass Passagiere ihre TBs da ablegen können. Ja, klar. Wenn du in den Flughafen legst, dann hast du das Problem, dass du mit Sicherheitskontrollen zu kämpfen hast. Ja, klar. Jetzt sehe ich aber gerade, dass das gar kein internationales Listing hat, sondern das Listing ist nur in Deutsch gehalten, was natürlich für so ein das Airport. Ist da auch irgendwie ungeschickt, dass wir gar nicht ganz so gut. Habe ich gar nicht drauf geachtet, aber stimmt, das ist natürlich auch irgendwie, das hat schon seinen eigenen Humor. Na, ich denke mal, hier ist dass die Gesamtsituation durch die Wählenden honoriert worden. Es ist also, was du schon sagst, geschafft worden, ein TB-Hotel 100%ig sicher in einem Flughafen und zwar nicht irgendwo hinter der Schmuddelecke, hinter dem Parkhaus unterzubringen, sondern mittendrin. So, und diese, das ist zwar nur im Randbereich noch Cash irgendwo, aber das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Und auch super. Für eine Letterbox. Gut. Und ob man jetzt mit der Art und Weise der Lage des Finals zufrieden ist oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Da sind anscheinend ganz viele Menschen anderer Meinung als du, Jörg. Ja, aber der da sitzt und seine Ruhe haben will, kannst du mir nicht erzählen, dass der Meinung nicht ist. Deswegen vorhin die Frage, wie viele da eigentlich sitzen. Wie viele saßen da, als du warst? Jetzt einer. Die saß auch leider noch so weit hinten, dass sie im Prinzip neben uns was saß. Ich weiß aber nicht, das mag aber auch sein, dass das jetzt gerade die ist, die das betreut. Das weiß ich nicht. Also das kann ich echt nicht beurteilen. Gibt's halt eigene Betreuer? Nee, also weiß ich nicht, habe ich sie nicht gefragt. Aber ich finde einfach, das weiß ich nicht. Warum muss da unbedingt, also das ist so, als wenn du sagst, ja, ich will unbedingt einen Kölner Dom legen, packen wo das Taufbecken. Das ist genauso beknackt. Sorry, wahrscheinlich, wenn du das schaffst, mit einer Absprache mit dem Dompropst, dann hättest du auch Cash des Jahres in Köln. Stimmt. Wahrscheinlich in Germany. Oder die so. Haben ja übrigens gerade den Bischof da gewechselt oder den Kardinal. Was, ausgetauscht. Ja. Jetzt hättest du vielleicht Chancen. Denn die hat es selber zurückgetreten. Ja, aber ich finde es insgesamt immer noch sehr merkwürdig. Also kann ich nicht. Das wird mich nicht glücklich machen. Ah. Kennst du eigentlich Love Geocaching? Ja, ich habe das immer noch nicht. Dieses geheime Event. Aber ist das, was schon gelaufen ist? Es war ja ein mysteriöses Listing gekommen. Und die ganze Welt hat sich natürlich wieder vorher Gedanken gemacht. Und die Deutschen. Die anderen, die waren kaum besucht, habe ich gelesen. Okay. Das war wieder nur Deutschland. Im Portugiesenviertel hier? Ja, genau. Das war hinten in St. Georg. Ich denke Portugiesenviertel. Ja, bei einem Portugiesen, aber das lag doch hinten in St. Georg, meiner Meinung nach. Naja, aber es war jedenfalls dieses, was... Auf jeden Fall war es so groß, der Raum war so groß wie dieser Keller. Und dann saßen sie halt da und irgendwann lief dann mal so ein Film. Und da wurde praktisch für das Mega-Event in Espinino oder wie auch immer das heißt. Portugal. In Portugal geworben. Ach, eigentlich haben die offensichtlich nicht genug Touristen, darum geht's. Also wenn das siehst, da geht's nicht um Event, da geht's darum, die Hütten zu füllen. Ja, und da liest sich sehr, also selten habe ich so viele Logs gelesen, die so nach dem Motto sehr negativ bei einem Event. Für ein Event vor allen Dingen, ja. Ja, ich meine, wie viel hatten sich in Hamburg... 103 da gemeldet und so. Ich meine, so das hat so ein bisschen was mit Lemmingen zu tun. Ja, und schmeißt ein Event vor die Füße und sich alle hin. Die kommen alle und dann gehen sie alle mit Erwartungen rein. Die sind alle nur, also wenn du das man muss sehen, es gibt Challenges, wo man eben eine bestimmte Menge Events besucht haben muss und das ist natürlich fünfjährige Punkte. Das stimmt nicht. Siehst du auch in den Logs, dass die waren zufällig da oder die wollten mal wieder Leute treffen, die sie seit 2 Stunden nicht gesehen haben und so. Also das waren schon alles tiefgründige Begründungen, dahin zu gehen mit Neugier oder Punkte oder so. Hatte das nichts zu tun. Gar nicht. Also. War ein bisschen keine aber das Mega-Event könnte für uns sein, weil die. Genau, es gibt keine Punkte, es gibt nur Funde. Das müssen wir jetzt. Wir brauchen dieses Phrasenschwein hier. Extra für HL. Founds. Für mich sind das Founds. Ich kriege gerade Gänsehaut hier. Bei Founds. Besonders, weil das auch immer noch schreibt. Jörg, du musst aber, wenn du sowas sagst, dann musst du auch das Komma richtig setzen. Mich mit Kommas, die setze ich immer irgendwo am Ende. Wenn ich fertig geschrieben habe, nehme ich so eine Handvoll Kommas und schmeiße sie da drauf. Das Mega-Event wäre was für uns. Weil ich habe mir nämlich die Beschreibung dieses Mega-Events angelesen. Da gibt es Golfplätze in der Nähe, Shopping-Areas. Wieso hast du den Film nicht geguckt? Ich war da nicht da. Nein, es gibt einen Film, den hat JR irgendwo vertwittert. Also ich habe es 3 Minuten geschafft von den 20. Also der offizielle Film? Ja, da gibt es so einen richtigen Film drüber. Ich habe mir gedacht, jetzt muss doch irgendwann der Gag. Den sie da gezeigt haben. Ja, ich habe mir gedacht, muss der Gag kommen, der was mit Geocaching zu tun hat. Nein, das ist so 20 Minuten, was für ein geiles Ressort das ist. Und wo da kannst du, wie heißt das, Glücksspiel machen und baden gehen. Das ist genau mein Ding. Das wäre genau das richtige Mega-Event für uns. Hat nichts mit Geocaching zu tun. Das heißt, wirklich, die wollen da nur ihren Strand vollkriegen von Leute. Also aber, Roundtrick muss das ja genehmigt haben. Haben sie. Ja. Aber das Mega-Event ist noch, ich glaube, ist es jetzt da? Oder ist Das letzte in Portugal hat ja auch schon so klasse geklappt. Keine Ahnung. Das haben sie doch abgesagt. Da hatten schon alle ihre Urlaubsreisen gebucht. Und haben ja, stimmt. Das stimmt. Und ich dachte erst, weißt du, was ist das für ein geiles Event? Wir haben da jemanden, der hat den Nobelpreis gefunden, weil es gab tatsächlich einen User auf diesem Event, der hat alle Love Geocaching Events besucht. Echt? Wie geht das? Wenn man sich jetzt vorstellt... Sag mir, wie er war. Wir nennen doch Namen ab jetzt. Der hat ja das Log jetzt geändert, nachdem man ihn angeschrieben hat. Das ist egal. Wir nennen trotzdem Namen. Paulinchen 85. Kommt der Paulinchen von hier? Weiß ich nicht, ob es hier von hier kommt. Tja, ich würde... Kann man noch gucken. Den Account... Gelegte Caches. Den Account würde ich wegschmeißen. Nein, er hat ja jetzt eine Write Note umgelegt. Oh. Aber das war, der war wirklich da. Es gibt auch keine Write Note, es gibt nur eine Note. Ja. Genau. Schlappe, Mann, kaum einmal geklettert, kriegt er nicht mal mehr das hin. Mann, ey. Ab jetzt musst du auf Found sagen. Gib mir mal so eine weiße Maus, ich gehe hier sonst nicht weiße Maus? Nach Hause. Wo haben wir die denn? Und das hat er sehr positiv gemacht, weil ich dachte, der war wirklich da gewesen. Er hat den Film fotografiert. In dem Film kamen ja diese ganzen Städte, Hamburg, Paris, Prag, Dublin und so weiter. Und hat dann dieses Foto bei seinem Log mit reingestellt. Das ist ja der Beweis, dass du da warst. Ist wie beim T5 war. Ist da eine Maus? Nein, hier ist keine Maus. Die hier bei mir? Und Kinder, das geht so nicht. Wir haben nichts mehr zu fressen. Wir müssen uns trinken was schicken. Aber keine weißen Mäuse. Klugscheiße für fortgeschritten. Hör sie dir an, weißt du? Das Weichei, das zu Hause sitzt, weil es draußen 3 Tropfen gibt. Das kennst du ja. Wer ist eigentlich diese Deichgräfin? Omega. Oder? Wo das stattfindet, wissen wir noch nicht. Die Deichgräfin? Mister, ja, so oh Gott, ich habe gerade gesehen. Das ist eine von diesen Statistikerinnen da. Weißt du, was ich gerade gelesen habe? Mr. Stripper. Aber der Nickname ist ja doch ein bisschen anders im Chat. Wir wissen noch nicht, wo das Hörertreffen stattfindet. Nicht auf dem Megagelände, um die Frage nochmal zu beantworten, sondern wir werden es noch rechtzeitig im Blog mitteilen. Ja. Mir fällt mir nämlich noch ein, wo wir gerade beim... was rubbelt ja hier? Was, irgendeiner, bin ich ja schon wieder hier? Hast du dein Handy schon wieder angemacht? Nee, hier ist das Gummifehl. Du kommst unten immer an dieses Gerät. Ja, es hört sich so ein bisschen an, als wenn du hier mal so gegen tippen würdest. Oder ich, oder wer auch immer. Ist egal, muss ich sein. Hast du eigentlich... Wolltest du jetzt eigentlich was bringen oder soll ich dich fragen, ob du so einen neuen Lapcash hast? Nee, es geht, den habe ich sowieso nicht. Nee, es geht vorher nochmal um die, wo wir gerade bei Events sind. Mhm. Das hat mich auch mal einer gefragt. Nee, wäre es jetzt auch egal, aber es hat mich trotzdem mal einer gefragt. Der sagte, den kenne ich auch. Der casht jetzt schon lange. Der casht nicht intensiv, sondern nur ab und zu. Aber der hat da schon seinen Spaß dran oder auch immer noch. Und nun ist er auch mal im Urlaub tatsächlich mal das erste Mal in seinem Leben auf ein Event gegangen. Er casht wohl schon 2, 3 Jahre und ist jetzt das erste Mal, weil er sagt, er hat immer die ganzen Listings gelesen und die Logs. Und das war immer, alle waren begeistert und wie geil diese Events sind und so. Und dann war viele nette Leute kennengelernt, interessierte, interessante Gespräche. Und er ist jetzt auf dem Event gewesen, sagt er. Im Urlaub ist natürlich blöd, dann ist man ja nicht da, wo man eigentlich seine Hobbys hat. Nee, aber das macht ja nichts. Kennt ja eh keinen außer mich, da beim Cashen, wirklich nicht. Und ist dann da auch so hin und hat da gesessen und hat gesagt, er ist wirklich extrovertiert, also er hat wirklich kein Problem jetzt irgendwie mit anderen zu sprechen. Er sagt, erst haben die alle ihre Listen an Geocoins ausgetauscht zum Discovern. Dann wurden noch so ein paar Mystery-Koordinaten verschoben. Sagt er, das war Norddeutschland hier. Und dann saßen die da alle und wenn es hochkommt, haben sie sich nochmal alle 5 Minuten angegrunzt. Ich sage, naja, ist halt Norddeutschland. Ne? Das ist halt, ich sage, wenn du 2-mal grunzt, bist du schon Schwafler. Dann bist du schon im Team, ja. Er sagt, so, dann geht er nach Hause, liest abends die Logs und sagt, also fantastisch, tolle Gespräche, wieder welche Leute kennengelernt. Ich sage, sag mal, was ist das? Und da muss ich sagen, hat er recht. Wenn du so auf manchem Event warst und dann nach Hause kommst und liest, wie es gewesen ist, fragst du dich auch, ob du da irgendwie unter Drogen standst oder nicht da gewesen. Wie kommt das zustande? Ist eine gute Idee dazu? Das ist so ähnlich, wie wenn du in Tradi loggst, dann schreibst du ja auch nicht, war total beschissen, sondern sagst du, heute auf großer Tour auch ja, diesen Cache erfolgreich ja, gefunden. Das stimmt auch wieder, kommt der Standard-Log. Also auf dem Event ist es tatsächlich so. Also ich finde, es gibt Events und da gibt es schon Unterschiede. Wenn du da erstmal so ein Team gefunden hast, dann kannst du dich auch mit denen gut unterhalten. Was ich immer schrecklich finde, wenn du an so einem Tisch sitzt, wo es einfach nur geht, hast du den musst du machen, der war total toll, hier gebe ich dir mal die Koordinate. Und dann sitzen sie alle mit den Handys sich gegenüber. Und du sitzt dann vielleicht als Einziger da und denkst, ich bin jetzt auf dem Event, um Kommunikation zu betreiben. Ja. Und das, mich über andere Dinge und so. Ja, aber du brauchst doch irgendwo einen gemeinsamen Aufhänger. Und du triffst auf Events, wenn du nicht gerade mit deiner In-Group dahin gehst, für dich wildfremde Menschen, mit denen mit hast meine du... Gang. Deine Gang, genau. Die heißt übrigens Dein Mutter. Dein Mutter. Du brauchst ja immer einen Aufhänger, du brauchst ja immer so ein kommunikatives Ziel. Und das ist eben bei den Geocachern der Cache, der Gute, der Schlechte, die Coins und wie lange man dabei ist, wie viele Funde man auf der Uhr hat. Pounds. Ja, insofern gestalten sich die Gespräche auf den Events auch immer gleich. Was willst du da sonst großartig machen? Du kennst dieses Gegenüber ja gar nicht. Du weißt weder, was er macht, woher er kommt, noch irgendwas anderes, außer dass es das gleiche Hobby wie du betreibst. Ja, aber die Gespräche finden ja immer statt. Guck mal, wir kannten uns ja auch nicht, aber wir haben uns ja heute über alles Mögliche unterhalten und nicht darüber, dass du gesagt hast, den Cash musst du machen und der ist toll. Aber das war keine formelle Situation. Ein Event ist eine formelle Situation. Wir waren in einem informellen Bereich, weil wir nur zu dritt waren. Das ist was anderes. Wobei das mit den Events aber gekippt ist gegen früher. Das, was du sagst, empfand ich früher auch so. Dann hat man über die Caches geredet und ist darüber ins Gespräch gekommen. Heute geh mal hin, ey. Das hat sich echt geändert. Das ist also nicht schlecht oder besser. Du kommst nicht mehr rein, weil die alle in Gruppen dastehen. Früher hatten wir diese Gruppen nicht, weil es zu wenig Cacher waren. Ja, stimmt. Da gebe ich dir völlig recht. Du kommst nicht mehr. Ich begebe mich aber als Mensch immer in die Sicherheit einer Gruppe. Ich bin ja ungern alleine. Ne? Insofern suche ich ja meine Leute, die da rumstehen. Aber hast du ja. Es gibt ganz wenig Leute, die irgendwo hingehen, egal ob es jetzt ein Event ist oder eine Veranstaltung oder eine Fete oder eine Feier und ganz alleine sind und sich da wohlfühlen. Es gibt ganz wenige, die das können. Die meisten orientieren sich in irgendeine Ecke und suchen Anschluss. Ja, das ja. Und je mehr Leute du kennst, desto mehr Anschluss kriegst du ja. Das ist genau das, das ist mir nämlich auch mal passiert, was da gerade im Chat steht. Während des Events wird ein neuer Cache gepublished. Och, geil. Ich war weg. Das war leer. Der Raum war halb leer. Du konntest... Und das ist ja nicht der Sinn, da merkst du eigentlich, das ist ja eigentlich um diesen Event-Charakter, da treffen sich ja eigentlich Geocacher und tauschen sich über dieses Hobby aus. und bringen für neue Geocacher in das Hobby ein. So ist es mal die, der Gedanke eines Events, oh, ich muss dass mal, das schon lange weg ist. Muss mal eins eben kommentieren aus dem Chat hier. Ach, das im Hofbräuhaus war lustig, sagt die Deichgräfin. Schatzi, mit dir ist immer alles lustig, das weißt du doch. Was war das denn da, als wir da an dem komischen Tisch saßen? Ja, war doch cool. Das war Hammer, war das. Ich fand dieses Event. Saßen so ein bisschen. Eigentlich hatten wir gut die Wand im Rücken. Das hat uns ein bisschen abgeschirmt. Das hat uns davor geschützt, einen Namensschild zu bekommen. Ach nee, du hast eins bekommen. Ich habe eins bekommen. Wichtige Männer bekommen halt eins am Empfang. Ich gehe jetzt übrigens, weil ich habe jetzt ein Bier getrunken. Mir fällt gerade dieses Adrenalin so von mir runter, von diesem Klettern. Ja, das riecht man. Das liegt daran, dass du. Das war die Socken jetzt durch. Wer sitzt denn hier in Socken? Ich gehe jetzt mal aufs Klo. Macht mal ruhig weiter. Ach, jetzt lässt uns im Stich. Ich meine, es gibt auch Podcasts, da stört man, aber das reicht. Kriegt mal eine Fritz-Cola, die um. Ich trinke die gute Fritz-Cola, kann ich Werbung machen. Ja, was berichte ich denn mal Schönes? Igel Walter, kennst du Igel Walter auch? Hast du die auch ich, gemacht? Ja, alle. Nee, nicht alle, aber 80%, schätze ich mal. Wie fandst du die? Sehr liebevoll gemacht. Also teilweise ein bisschen ab vom Weg, teilweise am Weg, aber jeder Cache, obwohl es eine ganze Menge waren, ich weiß jetzt nicht wie viele, 30, 40. Ziemlich dicht geplappt, ja. Hatte eine Idee und ist zwar in irgendeiner Form ein Powertrail gewesen, aber eben nicht ein Paddling, der hinter einem Baumstumpf liegt. Insofern, das stimmt. Die sind jetzt alle weg. Ja, habe ich auch verfolgt. Insofern. Wobei ich das auch verstehen kann, wie genau was du sagst, nicht alle am Weg ist noch für einige davon echt nett formuliert. Also tief im Wald könnte man es auch nennen. Also ich meine, ich fand ja auch sehr liebevoll gemacht, obwohl der Pflegezustand zu meiner Zeit schon echt bescheiden war. Also weiß ich nicht, vielleicht durch den Winter, also ich will da auch dem Monat. Also wir haben sie letztes Jahr im Herbst gemacht und das war der normale Zustand eines Powertrails. Es gibt nasse Dosen, es gab trockene Dosen und dadurch, dass das nicht alles Paddlinge waren, gab es da immer mal einen Ausfall, aber jetzt nicht großflächig wie beim, wie hieß das Ding, Landkreis Harburg, wo im Prinzip die Dinger über Jahre verrottet sind. Stimmt, ich muss eben mal gerade, weil das jetzt über Chat gefragt wird, gehst du auf die neuen nicht bekannten Event-Teilnehmer zu? Ja, aber das ist zum Teil manchmal, je nachdem, was ich für eine Lust habe, aber zumindest wenn einer von denen auf mich zukommt, bin ich auch sofort in der Unterhaltung verstrickt und habe überhaupt kein Problem, mich mit dem zu unterhalten. Nicht, weil er nur. Das Problem ist für mich, dass manche Gruppen schon gar keinen Neuen mehr an sich ranlassen. Die müssen gar nicht auf die Neuen zugehen, auf dem Event. Das finde ich gar nicht so wichtig. Wichtig finde ich, dass wenn einer dazu stößt, dass der einfach aufgenommen wird. Also zu dem Thema, das wir vorhin hatten, jetzt mal für die Konserve hören. Aber zurück zu Igel Walter. Also ja, mir fiel halt nur auf, dass die teilweise echt, also ich kann den Besitzer des Waldes durchaus verstehen, zumal der ja auch nicht gesagt hat, alles ist schlimm, sondern der hat ja mehr oder weniger gesagt, da gab es irgendwo noch so eine Veröffentlichung zu, wo er was geschrieben hat, dass er sagt, er möchte das nur abgesprochen haben und nicht so tief im Wald. Dazu muss man sagen, dass dieser Teil des Sachsenwaldes auch im letzten Jahr oder Ende des Jahres veräußert worden ist. Also es gab einen Besitzerwechsel und der neue Besitzer hat pauschal erstmal sämtliche Caches in dem Wald verboten. Ob das jetzt daran gelegen hat, dass sie eben teilweise abseits des Weges gelegen haben, habe ich jetzt nirgends vorauslesen können. Das ist jetzt doch, da stand irgendwie im grünen Forum, irgendwo habe ich dazu auch was gelesen. Also der Besitzer selber hat das auch so formuliert. Es gibt da irgendwie so eine Stellungnahme vom Besitzer selber, ich weiß gar nicht, sogar im Listing war irgendwo drin oder so, wo er sagt, er hat einfach Leute so tief im Wald gesehen, dass er jetzt erstmal gesagt hat, Schluss. Und wenn, unterhalten wir uns darüber, wo welche hinkommen. Und ich fand das eigentlich gut. Also es war natürlich gleich wieder das Ende des Geocaches ausgerufen. Ja gut, das ist ja immer der Fall. Aber ich fand die auch echt unglücklich. Dafür, dass es ein Powertrail war, waren die mir zu tief im Wald. Und das war so eine Art Powertrail. Es waren einfach zu viele Dosen, als dass sie nicht echt die Leute anlocken würden. Das muss man schon klar sagen. Naja, dieser Powertrail hatte etwas, oder diese Ansammlung von Dosen hatte etwas, was von dem Powertrail unterscheidet. Man musste zu Fuß gehen. Ja, okay. Ja, also es okay, ist, klar. Aber es sind schon eine Menge Dosen. Es waren eine Menge Funde da drauf. Aber ja, es waren 30, 40 Dosen auf relativ überschaubarem Raum. Also man musste nicht so weit gehen von Dose zu Dose. Insgesamt musstest du schon ganz schön laufen, fand ich. Also wir haben das war das im Sachsenwald, ne? Ja. Okay. Aber wie gesagt, ich kann da den Waldbesitzer auch zum Teil verstehen. Er hat sich auch nicht komplett gesperrt, sondern so las ich eher so, als wenn er sagt, nee, ist okay, könnt ihr hier machen, aber anderen Wegen und nur mit Rücksprache mit dem Besitzer. dann finde ich es wieder vollkommen okay. Also bei der Masse der Cacher, die es mittlerweile gibt, sollte man schon darauf achten, dass wenn man eine Folge von Caches legt, die auch wirklich an die Wege legt, weil ansonsten gibt es diese Cacher-Trails, es gibt diese Spuren, es gibt die Autobahnen, die sind gar nicht mehr zu vermeiden. Das ist halt die schiere Menge an Leuten, die da durchläuft. Ne? Also das sollte man schon dann das berücksichtigen. Das ist richtig. Kennt ihr eigentlich noch diesen alten Trick, wenn Schnee liegt mit diesem Apfelsaft? Am Ende der Spur? Habt ihr das auch mal gelesen vor längerer Zeit? Ja, klar, das ist schon. Weil man ja dann so ein im Schnee sieht man ja die Spur. Die folgt man ja und dann landet man ja direkt beim Cache. Und damit das nicht so ist, nehmen manche Leute so Apfel- oder Orangensaft mit und streuen es dann so runter. Dann sieht man das aus, man wäre aus einem anderen Grund vom Weg abgewichen. Oh mein Gott. Ey, das kommentiere ich jetzt mal nicht. Du, ich habe vor letzter Zeit, langer Zeit auch mal so einen kleinen Powertrail gemacht. Halt, ganz vorher, weil das auch zum Thema ist hier vom Bullen her. Das Betreten des Waldes kann ein Waldbesitzer nicht verbieten. Nee, natürlich nicht, aber er kann verbieten, dass er Caches fliegen. Und mehr hat er auch nicht getan. So habe ich das jedenfalls verstanden. Also, was mit Pilzsammler? Ja, Pilzsammler. Ja. Pilzsammler, Luftschnappen. Ich muss ja nicht mit meiner Fahne da rumwedeln, so ist es. Ja, eben. Ist ja kein Naturschutzgebiet in dem Sinne, sondern das ist ein Wirtschaftswald. Und insofern ist das Wegegebot da anscheinend nicht so gültig, wie man das vielleicht in Naturschutzgebieten voraussetzt. Ne? Das zum einen und zum anderen, wenn ich meinen Schlüssel da verliere, ich muss den doch suchen. Ja, aber spätestens, wenn du einen Cache legst, dürfte das problematisch werden, weil dann legst du was in diesen Wald und das wird der mit Sicherheit verbieten dürfen, wenn das sein Wald ist. Da bin ich mir aber 100%ig sicher. Ja, klar. Wobei er es ja jetzt in dem Fall nicht verbietet, sondern der Ansturm der Leute hat das auch ausgelöst und wo der Cache jetzt auch immer lag. Ich habe übrigens letztens auch mal so einen Powertrail gemacht. Soll ja mal vorkommen, dass ich meine Funde. Ach, die Farben hast du erhöht. Und der wurde dann zum Ende auch so mal schlecht. Dann habe ich den entsprechend kurz und auch so gelockt, wie ich das immer meiner diplomatischen Art tue. So nach dem Motto, ich habe ein bisschen mehr von versprochen. Und tatsächlich kam dann auch, als ich zu Hause war, XYZ, hat mich angeschrieben, der Owner. Und dann kriegst du ja immer schon so den Tag, denkst, was geht denn jetzt ab? Aber ein total konstruktives Gespräch. Er hat gefragt, was hat mich daran gestört? Ich habe ihm gesagt, was mich stört, dass nicht alles, was mich daran stört, natürlich auch für andere Geocacher zutrifft. Und tatsächlich hat er gesagt, gut, nehme ich mir an, gucke ich mir an, werde ich eventuell verändern. Um das mal als Positivbeispiel zu nehmen. Schlaft ihr beide? Nein. Nein, ich gucke schon für dieses Thema nach. Okay. So, und was hast du jetzt als nächstes Thema? Ich bin gerade bei dir da drin. Diesen FDF. Also ich denke immer, wir machen ja Boulevard-Podcast und irgendwann kann man ja auch nicht immer über das Gleiche sich lächerlich machen. Wir sind ja immer die gleichen Sachen oftmals. Und irgendwann müssen wir eigentlich alles, Aber es gibt Dinge, die musst du einfach bringen. Die sind so doof, die Leute. Die lassen sich immer noch was Neues einfallen. da geht ernsthaft einer hin. Ich glaube, dies mit den Namen können wir vergessen. Wir machen eh Links auf die Caches, so kann ich auch die Namen nennen, das ist mir doch völlig egal. Obwohl, die können sie bei den Links selber gucken. Also auf jeden Fall der erste Eintrag in diesem Cache, der erste Log ist eine Not. Die heißt, irgendwie scheint hier noch keine Dose zu liegen. So mit Groß- und Kleinschreibung hat das, also meine Handschrift, meine Rechtschreibung ist schon scheiße, aber manche Leute. Aber könnte ich dir jetzt einen Owner sagen, wo du einfach mal nachlesen solltest? Fußspuren im Schnee deuten auch auf Vorsuche hin. Da kein Lock kam, gehe ich mal davon aus, dass auch diese nicht fündig wurden. Habe meine Dose an einer für uns logischen Stelle hinterlassen und gelockt. Also wir reden hier wohlgemerkt vom FDF. Also der ist hingegangen, hat nichts gefunden, hat eine Dose gelegt und ein FDF gelockt. Aber besser als ein Fotolog-FDF. Dann kommt der nächste. In der Dunkelheit konnten wir heute den FDF machen. Eine schöne Runde mit den verlorenen Orten und Tagebau, bla bla bla. Also das heißt, nach der zugelegten Dose wurde die echte Dose gefunden und FDF gelockt. Daraufhin hat der Owner, der Ersatzdosen-Owner hat dann geschrieben. Genau, dann kommt der Ersatzdosen-Owner wieder, genau. Hier sind die Koordinaten scheinbar ein bisschen im Off. FDF konnte ja gefunden werden. Ja, genau. Dann kommt noch einer, der hat als zweiter gelockt, als STF, genau. Mit dem der FDF für sich beansprucht, weil er ja seine eigene Dose hingelegt hat. Ich glaube, weiter brauchen wir es auch gar nicht alles vorlesen. Ja, nee, also, doch, das ist schon ganz witzig, weil wir müssen es nicht vorlesen, aber irgendwann kam mal einer zwischendurch und hat dann tatsächlich den dritten Found gemacht. Das heißt, die ganzen Teams, die dazwischen kamen, haben die Ersatzdose auch gefunden. Ja. Also da frage ich mich, lieber Meli, was bei dir Meli ist, echt. Also, sorry, aber das ist einfach so absurd. Ich habe da jetzt die Dose hingelegt, ich will jetzt den FDF und alle anderen, ihr seid doof. Oh, Kinders, bitte, tut alles. Aber FDF-Schlichtungsstelle, genau. Aber bitte legt auch keine Ersatzdosen, denn das ist und bleibt einfach scheiße, und zwar gequirlte. Ja, beim FDF ist es doppelt scheiße, weil das... Das ist schon... Ich, was soll ich denn zu solchen Leuten noch sagen? Sorry, ich möchte keinen persönlich beleidigen, aber was soll ich denn zu so einem Menschen noch sagen? Der geht da hin, findet die Dose nicht und legt dann eine neue Dose hin als FTF. Uah. Sorry, aber... Glaubst du... Wollen wir schnell mal gucken? Also entweder ist der 3 Jahre alt oder... weiß ich auch nicht. Nee, warte mal. Also ich glaube, das kommt sehr häufig vor. Der hat nur den Fehler gemacht, dass er es im Log erwähnt hat. Lass mal kurz... Ja, das ist schon ein bisschen länger dabei. Der heißt schon länger, aber ja. Ja, aber glaubst du nicht, dass das häufiger vorkommt? Das darf nicht öfter vorkommen. Sonst, ich weiß nicht, aber wenn du mal... Oh, wer soll meine Rente zahlen? Also ich könnte mich sofort an 10 Dinge erinnern, wo ich 2 Dosen an derselben Stelle gefunden habe. Das heißt ja nichts anderes, dass irgendjemand andere die Dose auch nicht gefunden hat, eine Ersatzdose gelegt hat. Ja, aber 3 Jahre oder einfach nur FDF 3, ja, das trifft's echt. Ach, naja. Vor allem ist man selber der Depp, dessen Name als erstes in der Ersatzdose steht. Genau. Ja, also oder man macht halt ein FDF und trägt sich zufällig auf der letzten Seite ein. Ja, ne, ja, genau, das habe ich auch schon geschafft. So ist es nicht, ja. Ich habe dann auch noch ein schönes Log, passt auch zu diesem Thema Intelligenz. Ich lasse den Namen jetzt mal weg und da werden wir auch nicht drauf verlinken, aber man muss das auch einfach mal vorlesen. Ja, ich weiß, man muss Rücksicht nehmen, falls vielleicht jemand eine Rechtschreibschwäche hat. Der hat keine Rechtschreibschwäche. Wenn ich den Text in Google Translator packe, dann weiß Google echt nicht, welche Sprache das ist. Und das soll schon mal da heißen. Doch, Suaheli mit leicht indianischen Anschlag. Also der hat geschrieben. Der liest genau richtig vor. Dar, also D-A-R-R mit Doppel-R. Also Dar. Mit rollendem R. Dar, der hat einmal richtig geschrieben. Dar, der, Kach, ohne E hinten. Nicht, ohne T hinten. Ma? Ach, das soll Meer heißen. Mar, M-A-R, das steht für Meer. Ich bringe die Übersetzung gleich mit. Da der Kach, Dar der Kach nicht mar begehbar. Viele Ausrufezeichen. Kommt noch was Neues hin. Immerhin alles klein, aber ohne Rechtschreibung viel ansonsten. Das begehbar ist auch richtig. Stimmt, begehbar. Das schwierigste Wort im Satz ist mar. Ja. Kannst du das nochmal sagen? Das hört sich so ein bisschen an. Das ist wirklich, also man muss jetzt wirklich, dar der Kach nicht mar begehbar. Mar. Schmeißt das in Google rein, in Translator, und der weiß nicht, also dein Mar kommt so richtig gut rüber, weißt du? Es ist was? Ist bestimmt Mystery. Ja, aber selbst im Mystery sind noch weniger Rechtschreibfehler als da drin. Sorry, aber. Aber der Owner ist ja bekannt. Also da hatten wir schon einige Logs vorgelesen. Oder das ist ja gar nicht der Owner. Doch, das ist der Owner. Guck mal, übrigens zu dem Thema vorher, was die Deichgräfin schreibt. Eine meiner Dosen wurde mal so schwierig versteckt, dass sie selber drüber nachgedacht hat, einen Fund zu locken. Ja, Rechtschreibung ist so eine Sache. Ja, der Owner ist bekannt für solche Rechtschreibungen. Ja. Guck mal hier unten. Also den Text hier oben, den muss ihn ja einer geschrieben hat, gehabt. Der ist ja in Ordnung. Ja, aber guck mal hier unten den kleinen Tipp. Was steht da noch? Kleiner Tipp. Macht den Cache bei Dunkelheit. Dunkel mit G, ne? Mit G. Ja, der hat also die Rechtschreibung. G, wie schon geil. Also ich muss den ersten Satz, den muss ich einfach nochmal vorlesen. Dar der Kach nicht mar begehbar. Also wir sprechen hier nicht Türkisch für Anfänger, sondern das ist ein deutscher Owner. So. Okay, wollen wir mal gucken, was wir noch so haben. Ist das ein deutscher Owner? Weil er heißt ja, warte mal, doch, kann ja sein. Ja, irgendwer hat mir das mal erzählt, dass der wohl... Also das mit dem Cache, das zieht sich aber durch. Das ist ja immer ohne E. Ja, das kann ja noch mit leben. Aber mehr mit M-A-R zu schreiben, ist schon mehr als merkwürdig. Leider nicht machbar. Da gesperrt. Ja, ist okay. Wie war deine Rechtschreibung in dem Alter? Sieht ja relativ jung aus. Also, mal gucken. Ich glaube, selbst als ich schreiben gelernt habe, war es schon besser. Irgendwie, sorry, aber... Das ist so, wenn heute hast du keine Zeit mehr, so richtig zu schreiben. Ich meine, du bist mit dem Handy unterwegs, da kommt da 300 Meter weiter ein FTF möglicherweise heraus. Klar. dann willst du deinen Log noch abschicken, da ist nicht mehr viel Zeit. So wie der Chat jetzt auch sagt, Schreibfehler auch mal im Namen. Ja, ein Schreibfehler, aber Mar für mehr. Das sind nicht, das sind da, da passen nur zwei Buchstaben. Also dieses Mar, was er immer sagt, du bist ein bisschen an die Adolf, ne? Mar, ja, wie wir, Mar. Stimmt, das recht. Deswegen hat er auch am Anfang mit zwei R geschrieben. Ja, das kann sein. Was haben wir denn noch Schönes? Wir haben einen Geocaching-Stammtisch. Ich danke Sie. Wo ist das denn jetzt? Warte. D5T1. Und dann alles wieder nett beschrieben und witzig begründet. Ach. Ja, ihr könnt das begründen und schreiben, was ihr wollt. Das ist und bleibt Matrix-Beschiss. So einfach kann man das auch auf den Punkt bringen. Ich finde es auch immer so toll, dass es immer so mit irgendwelchen witzigen Bemerkungen begründet werden muss, oder? Völlig absurd. Vor allen Dingen, dann liegt da irgendwas auf dem Tisch, was gelöst werden muss. Deswegen ist das D5. Um ein Event zu loggen, brauche ich nicht im Logbuch stehen. Das heißt, es kann kein D5-Event geben. Und wenn ihr doch eins einrichtet, dann bescheißt ihr die Matrix. Punkt. So einfach ist das. Ich finde das auch gar nicht so schlimm. Soll jeder bescheißen, wie er will. Aber dann steht doch wenigstens dazu. Schreibt doch einfach rein. Ja, ich brauche noch ein D5T1. Ja gut, wenn du ein Event auf einer AIDA machst, könnte es ja eigentlich ein D5-Event sein. Weil du musst ja erstmal zu einem Schiff kommen, um überhaupt dran teilzunehmen. Ja gut, weil es gibt auch Events, da musst du überhaupt erstmal hinfinden, dass für manche schon ein D5. Aber das ist ja Einzelfälle. Also es gibt auch Events, da nehmen Leute dann teil, ohne gar nicht da gewesen zu sein. Ich verstehe sowas immer. Das ist ein Mystery, die 5. Das ist ein Mystery. Ich verstehe das immer nicht, ehrlich. Sollen sie wenigstens dazu stehen? Mein Gott, ich verstehe auch nicht, warum sie das nicht einfach in GSAK faken. Das ist so viel einfacher. Ja, aber so kann es doch jeder sehen. Und außerdem, wenn sie es in GSAK faken, hätten wir es nicht, dann könnten wir nicht darüber lästern. Du musst das, ja, das man muss das auch mit aufbauen. Also bitte. Du kannst daraus der gefakten GSAK-Statistik eine HTML-Seite machen, die du in dein Profil einbindest. Ja. Also komm, jetzt sind wir aber sehr schwierig. Er meint das jetzt positiv. Das sind sozusagen unsere Hörer, die dafür sorgen, dass wir auch noch was zu erzählen haben. Ach so. So meint er das wahrscheinlich. Fällt mir gerade auf, wieder. Oh, heute sind wir heute von einem Kumpel für die Matrix, der Kumpel. Wir was weg hier. So. Das ist auch gut, dass wir was wegschaffen. Ja, das stimmt. Weil, machen wir eigentlich dann einen Live-Podcast auf unserem Hörertreffen? Nee, das mit so vielen Leuten. Nachher kommen da noch mehr als drei und dann wird es schwierig. Müssen wir uns mal überlegen, aber ich glaube, das ist, ja, wir denken drüber nach. Natürlich kommen mehr als drei, weil ich bringe ja noch jemanden mit, also wir sind auf jeden Fall schon vier. Okay, dann. Nehme ich Krümel mit. Ach, den nächsten können wir, glaube ich, nee, den können wir auslassen, das ist einfach zu doof. Sein Cash hat irgendwie zwei Wochen gehalten und dann ist er beleidigt gewesen und hat den Leuten noch erklärt, wie man richtig cashen würde. Das ist, ach naja. Oh, den habe ich immer noch drin, weil das wurde ja auch dass ich meinen eigenen gelockt habe für die OCs, das war ja auch übel. Aber das machst du doch schon seit Jahren. Nee, habe ich ja wieder rausgelöscht, damit auch der Letzte dann glücklich ist, weißt du. Warum hast du eigentlich deine Serie disabled? Weil ich sie jetzt gelockt habe, hast gesagt, was denn da? Nee, das hatte noch so. Okay. Was für eine Serie? Hat eine Serie? Der hat einen Power-Trail. Unter einem Pseudonym? Da hatten wir tatsächlich. Die hast du doch auch noch gemacht, ne? Ja, aber ich habe sie noch nicht gelockt. Ja, da hat mir tatsächlich auch noch einer. Ja, muss jetzt nachloggen. Als mir einer mit 40 Pfund gelockt hat. Die ganzen Caches von Dr. Light habe ich auch noch alle nicht gelockt, aber gefunden. Die waren so ungepflegt, hat mir einer geschrieben mit 40 Pfund. Ja? Da habe ich gedacht, ach, dann mach mal lieber zu. Wenn der das schon merkt, dann. Trotzdem nochmal zu den eigenen Cachen. Also, can I lock a find on my own geocache? Das heißt Erfahrungs. What about when I go back to visit? Also es ist jedenfalls eine Bad Form. Es ist nicht was ist das nett. Für eine Sprache? Die? Das ist, der macht gerade den Ona von gerade nach. Der andere hat mich so durcheinander gebracht. Also es ist nicht nett, schreibt Groundspeak, seine eigenen Caches zu locken, aber man kann es tun. Wo haben sie das geschrieben? Im so Forum, viel nur mal oder? Dazu, dass man das nicht macht, ihr Schwachmaler. Wo haben sie das geschrieben? Im Forum? Nee, in ihrer Groundspeak-Erklärungsseite. Wir haben ja hier die Schwuchtel, der mir da, ne, weiß ja selbst, der mir das vorwerfen wollte. Wollte ich das nur mal erwähnt haben, ja los, ne? Dass das also durchaus... Ein bisschen Pfeffer reinbringen. Ein bisschen Pfeffer. Ja, dafür reicht der nicht. So, Muggel um Hilfe fragen. Ach so, muss ich jetzt mal reingucken. Ja. Ich frage mich immer, was bringt das überhaupt, wenn du einen Muggel um Hilfe fragst, ja? Ich muss ach so, weil der da wohnt. Nee, das ist ja kurzes Log, das kann ich tatsächlich vorlesen, das ist ja nicht so schlimm. Ich muss das schräg halten, sonst ist das zu klein für meine. Soll ich es vorlesen? Ich hab's. Ja, mach. Den Cache erstmal ein ganzes Weilchen von unten beäugt und diese Unerreichbarkeit aufgrund mangelnder Körpergröße beweint. Da kenne ich auch noch jemanden. Ja, aber du bist auch heute geadelt worden. Ja, heute bin ich ja hochgezogen worden praktisch. Mann, mir tut immer noch alles weh. Ich glaube, ich kann keine Kinder mehr zeugen. Gut, dass Krümel schon da ist. So, schließlich einen größentechnisch in Fragen kommenden Muggel eingeweiht. Schweigegelübde abverlangt, hervorgeholt und gelockt. Trotz in meinem Fall untertriebener Teewertung, danke fürs Verstecken. Wie, was ist denn das für eine Teewertung? Mal gleich mal draufdrücken. Achso, du hast jetzt hier nur ein Foto gemacht. Ja, das ist ja cool. Ja, ne? Der fragt einen Buckel, ob er ihm den Cash mal helfen kann. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Also, aber das wird so absurd. Aber das ist dann doch wieder T5 wegen Hilfsmittel, oder nicht? Der Buckel ist dann Hilfsmittel erforderlich. Das ist also. Aber das bringt mich auf eine Idee von diese ganzen. Ich meine, es gibt ja keine geheimen Geocaches mehr. Es ist doch jetzt ein allgemein bekanntes Hobby. Okay. Und insofern kann man doch fragen, wie man will. Moment, das Hobby ist nicht mehr geheim. Das sehe ich auch so. Das kennt wirklich mittlerweile jeder. Aber deswegen muss man doch nicht noch anfangen, die Caches den Leuten zu zeigen. Verdammte Scheiße nochmal. Also Jörg, ganz ehrlich, diese hier kriegst du bei uns in irgendwelche Röhren rein, die total dreckig sind. Ich nicht. Und wenn ich da stehe und da läuft einer vorbei und ich sage, Können Sie mal reinkriechen? Keine Idee. Da liegt irgendein Pendling, dann haben wir doch beide gewonnen. Das finde ich großartig. Aber vielleicht hat er ihn jetzt ja zum Geocacher gemacht. Insofern ist das ja eher ein Bekehrungsversuch gewesen. Nee, die Idee muss ich bemerken. Genau, nächstes Mal, das ist so dreckig, könnten Sie da mal reinkriechen. Wie geil. Nimmst du für sowas nicht immer Heike mit eigentlich? Ja, eigentlich schon, aber jetzt brauche ich sie aber nicht. Aber Heike macht das auch nicht mehr lange mit, weißt du? Ach, die verrückten Statistikpimper, die hatten wir letztes Mal schon. Die finden das ja auch witzig angeblich. Ich habe noch ein TB hier. Ich habe übrigens auch noch einen TB, diesen Event-TB, der bei mir immer noch im Keller steht. Ja, den kannst du auch behalten, den nehmen wir mit nach Geldern, den kriegt dann nicht über. Warte mal, den nehme ich einfach mit und lege ihn in diese TB-Box. Dann ist die TB-Box zwar voll, stimmt. Aber wir sind das Ding los. Nee, wir setzen die einfach beim Hörertreffen mit auf den Stuhl und lassen die am Ende da sitzen. Das ist so. Also, TB1CZR4. Nochmal, TB1CZR4. Jörg, du räust heute das eher so richtig schön, so zack. Es hat mich angeturnt, der Typ. Das Ding wurde, also dieser TB muss man sich angucken. Flame Tamer hat den retrieved aus Kalifornien am 21.01.2008. Und dann hat er ihn kurz behalten. Kurz behalten. Und hat ihn jetzt geplaced am 25.02.2014. Und jetzt nur 6 Jahre her. Nur 6 Jahre später und nur 29 Kilometer weiter. Ja, genau, 29 Kilometer. Wir wissen nicht, wer Flame. Vielleicht müssen wir mal draufspringen, wer Flame-Thema ist. Vielleicht ist es eine Schnecke oder so. Ich finde das großartig. Ja, so ein kleiner. Ja, war schon lange dabei und er ist schon lange dabei. Kannst du noch nicht mal was sagen? Der Typ ist großartig. Wenige Funde? Ja, da würde ich davon ausgehen, wenn er irgendwie 6 Jahre braucht. Oh, Jörg, der war aber wirklich 4 Jahre nicht bei dabei, ja. Ist natürlich blöd. Sowas muss es ja sein. Oder das ist gut, ja. Das kann natürlich auch sein, dass es gut ist, weil du dann diesen TB eigentlich abgeschrieben hast und plötzlich taucht er wieder auf. Im Gegensatz zu meinen TBs, die ich irgendwo in Süddeutschland einsammle, hier cachen gehe, eine Runde, ablege. Drei Stunden später zu Hause bin und schon diese Mail kriege. Ja, was dauert das auch so lange? Mein Gott nochmal. Oh Mann, also das könnte man nochmal sagen. Wartet bitte, wenn ihr einen TB in einem Cache findet und der ist noch nicht eingeloggt. Es sei denn, das ist Tracer. Jörg, gleich fliegt was rüber. Ich guck gerade, ja. Ich habe voll Bock auf so eine Fritz-Cola, aber wir haben ja hier nichts. Doch, haben hier, wir. Hier, nimm. Nee, aber wir haben ja keinen Öffner. Doch, da oben liegt ja noch die Zange da. Die Zange, ich mach das nicht mit der Zange auf. Ja. Dann gib mir mal eine vom Klassenfeind, bitte. Stimmt, die Coca-Cola, die kannst du schauen. Die gute Coca-Cola. Ich habe zwischendurch mal einen Link, den muss ich jetzt tatsächlich mal buchstabieren, weil anders geht's jetzt aber im Moment nicht. Du wirst schon wieder so ein Zahlensender, merkst du das? Nee, ist ja keine Zahl. Ich habe jetzt auf. Also baumzeitung.de, Baum wie der Baum, baumzeitung.de. Ein Scheiß. /uploads. Ja, /media. Ja, auf definitiv alle. /baumklettern_2_2013. Also nochmal. .pdf finden. Nochmal baumzeitung.de, uploads, media, baumklettern_2/2013 PDF. Da für die das wirklich mal interessiert, was da erlaubt ist, warum eigentlich die Förster das nicht möchten, wo es dann aber doch geht und. Das ist ein ganz witziger PDF, da kann man das Ganze mal nachlesen. Das brauchen wir jetzt auch nicht verlesen, sondern das ist wirklich ein ganz interessantes PDF. Da geht es auch um Geocaching, gerade in Bezug auf Baumklettern. Ja, aber ist das doch im Grunde genommen eine Haftungsfrage. Nee, die sind aber weniger jetzt an der Haftung. Also ja, das ist natürlich auch eine Haftung. Das sagt keiner. Aber denen, die erklären nochmal, warum der Baum wann Stress bekommt, was man ruhig machen kann, was nicht. Also dieses PDF ist echt, das ist wirklich mal nicht so reißerisch, das ist echt mal neutral geschrieben. Wir werden natürlich alle sterben. Aber ich warum meine, der Baum Stress bekommen müssen, gibt es jetzt demnächst Therapiesitzung für Bäume oder was? Kinder klettern ja auch auf Bäume, ich meine. Ja, ein Kind pro Monat und nicht 50 Geocacher, die ankommen. Guck dir doch mal manche an, die schleppen noch eine Tonne Material damit hoch. So wie wir. So wie wir heute im zweiten T5, also, wo wir mal alles weggelassen haben und eben so raufgeklettert sind. Na gut, genau, dafür haben wir beim ersten eine Tonne Material hochgeschleppt, indem wir mich da hochgezogen haben. Ja, das stimmt. Aber die zwei, also wie gesagt, der zweite, ganz ehrlich, das war doch kein T5. Also wir haben auf dem Film auch noch einen zweiten Baum. Wir haben ihn dann komplett ohne Ausrüstung gemacht. Ihr redet immer so selbstlos von wir. Also ja, haben wir doch. Ihr habt mich angefeuert. Also so ein Klammeräffchen war ja nichts dagegen. Einmal kurz angesetzt, bum, bam, bum, hoch. Ja, ich habe abgenommen. Das kommt, seitdem, weil er jetzt Uhu ist. Unter 100. Uhu, unter 100. Wer weiß, wie lange, das muss ich jetzt nutzen. Ja. Nein, ich muss ja auch was zurückzahlen. Du bist den ersten Baum hochgeklettert an der Leiter. Hochgezogen. Joachim hat unser Leben in seinen Händen gehalten. Das hat er wirklich gut gehalten. Das muss man jetzt sagen. Kommen wir zur Schleimstunde. Was kommt dann noch? Er möchte noch mal hoch. Vorher haben wir 3 Stunden versucht, dieses Trageseil, wie nennt man das? Diese Trageseil. Pilotschnur. Pilotschnur. Die Angelsehne durchzuschießen. Das ging aber recht schnell heute. Also der. Ja, 3 Schuss, ne? 3 haben wir, waren das nicht. Wir haben es ja vorher mit der konventionellen Methode versucht, das nicht funktioniert hat. Ach, mit dem Säckchen schmeißen oder also, Flasche. Also, wir wären so oder so rangekommen, weil ich hatte noch ein Bein im Auto. Zur Not hätten wir den Baum einfach gefällt und fertig. Ganz kurz, bevor das nachher irgendwie in Vergessenheit gerät, weil das zum Thema vorher gehört noch. Baumzeitung.de Uploads Media Baumrecht-01-14 PDF. Das kenne ich jetzt noch nicht. Das kommt gerade im Chat durch. Das werden wir auch mal mit aufnehmen. Das finde ich auch nicht. Naja, da nehmen wir es mit auf, aber ich frage mich, wer es gerade im Chat abtippt. Du hast bei diesem Baumkack hast du so viele Leute, die das interessiert. Das ist echt wichtig, das mal durchzugeben. Also mich interessiert es nicht. Ich gehe auf den Baum hoch und fertig ist. Aber es gibt Leute, die sehen das sehr ernst. Und ernst ist heute 3 Jahre alt. Nee. Aber manche Leute sehen das wirklich. Also ich habe auch gleich beim Videos immer böse, wenn ich da am Baum irgendwie wehgetan habe und so, muss ich in die Kirche, in Ruhe rauchen und so. Musst du entweder in die Kirche oder du nimmst den Politiker deines Vertrauens mit auf einer Geocaching-Schnitzeljagd. Du meinst Katja Mast, wobei ich den Namen schon sehr göttlich finde. Mast, MDB, was ist sie das? Sie sieht aber nicht so aus, möchte ich dazu sagen. Sie heißt die vierte von rechts. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Die vierte von rechts. Das ist die Kleine hier vorne mit der komischen Mütze. Mit der Mütze. Und den TB auf der Mütze. Die sieht aber irgendwie glücklich aus und hat als einzige GPS gehabt. Nee, die haben mehrere. Ja, die hat den Cash gefunden, da bist du immer glücklich. Glück finden im Schwarzwald. Von der SPD. Die SPD geht also jetzt auf Mitgliederjagd, indem sie einfach... Ich möchte mal wissen, was in dem Cash drin war. Die gucken alle so glücklich. War da was zum Rauchen drin? Keine Ahnung. Übrigens ist dein alter Bekannter hier dabei, sehe ich gerade, weil der dritte, guck mal, der dritte von rechts, liest der mal weiter durch. Der dritte von rechts, wer ist das denn? Ging es zusammen mit dem Geocacher Subrosa auf 2 spannende Geocache-Touren. So, ist das nicht der Gütesiegel? Gütesiegel. Ja, Tourismusindustrie Caches League? Das ist der, wo wir den Ort mit verlassen. Mit dem selbst erfundenen Gütesiegel. Ja. Und mit Caches, die nach dem dritten haben wir den Ort verlassen, echt keinen Bock mehr gehabt. Weil wir nicht einen davon verstanden haben. Gab es eigentlich dieses geniale Bild mit diesen an diesen großen Baum geschraubten Glockenspielen? Ja, das ist das, was ich der Gemeinde mal gepostet habe. Ich mag solche Sachen nicht, also habe ich erstmal ordentlich Unruhe gestiftet. Aber wir lesen es trotzdem mal vor. Also wer da nämlich noch Lust hat, zum Glück nach Schönberg? Was weiß ich. Viel Spaß beim Cachen in Schönberg hatten die SPD-Bundestagsabgeordnete Katja Mast, vierte von rechts, und ihr Politim Roter Willi. Das klingt nicht nur wie eine Geschlechtskrankheit. Ja, vor allem, sie hatte Spaß mit ihrem roten Willi. Nein, begrüßt von Christina Lemhoff, Geschäftsführerin der Touristik und Kur Schönberg, zweite von rechts, ging es zusammen mit Geocacher Subrosa, der Mann der komischen... Dritter von rechts auf 2 spannende Geocache-Runden im Herzen der Glücksgemeinde. Gefunden wurde alles, vor allem auch angenehme Erholung vom politischen Alltag in Berlin und Forz. Also es ist ja sehr überraschend, dass sie alles gefunden haben, wenn sie den Owner dabei haben. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Also da gibt es Leute, die machen das auch so. Ich gehe demnächst auch los mit Angie. Obwohl Wulf hat ja noch jetzt viel Zeit bestimmt. Der ist ja jetzt freigesprochen und aber ist er nicht mehr Politiker, oder ist er noch Politiker? Ja, bleibt doch Bundespräsident. Seitdem er nicht mehr mit Bettina zusammen ist, ist er irgendwie eingefallen. Ein bisschen dünn geworden. Er wird Rechtsanwalt in Hamburg, habe ich mal gelesen. Er war vorher auch schon Rechtsanwalt. Wie vertritt der Politiker? Nee, weil in irgendeiner Kanzlei, der macht hier meint Blogs ab, die nicht das richtige Impressum drin haben. Also würde mich jetzt. Ich habe gerade mal nachgescrollt, weil dieser Geocacher, oder dieser Geocaching-Blog, oder diese Seite, Subrosa, fehlt mir hier noch. Weil es gibt nämlich einen. Es gibt nämlich einen zweiten Teil. Wir hatten es schon in einer vorgehenden Sendung angesprochen. Ja, Geocaching und die Kommerzialisierung. Und darüber unterhalten sie sich. Auf geheim.net. Geheim.net, genau. .de, sorry. Guck mal ins Impressum und lese das bitte mal vor. Da muss ich erstmal finden. Gut, wenn ich das jetzt nicht finde, gleich abmahnen. Genau. Ach, da, warte. Da findet man nämlich sehr schnell das Geheimpunkt, nämlich eine kommerzielle Geschichte. Die Geheimpunkt GmbH. Ja. Also ein kommerzieller Blog. Mit Steuernummer und genau. Die machen so Team-Events. Genau. Und die das unterhalten. Bestimmt nur aus Haftungsgründen eine GmbH. Das könnte sein. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein gewerblicher Blog. Ja. Wird ja von der GmbH betrieben. Ja, das ist ja nicht nur. Ja, ein kommerzieller Blog, nennen wir es so. Nicht nur das, die machen ja auch kommerzielle Geocaching-Touren, was ja genau. Nicht verwerflich ist. Verwerflich ist es auch nicht, darüber zu reden. Ja. Aber unter dem Pseudonym. Warum muss es denn jetzt wo muss man es kommerzialisieren? Und nicht mal warum, sondern ob das gut oder schlecht ist. Sie unterhalten sich ja noch nicht mal warum, sondern ob es gut oder schlecht ist sogar. Nee, sie sagen, das ist nicht ein nicht aufzuhaltender Trend. Genau, das sagen die damit Geld verdienen. Ähnlich wie bei der 1950er Szene der kalifornischen Surfer. Ja, was und Skater. Und die Geocaching-Szene ist ja eine eingeschworene Gemeinschaft. Ja, das fand ich auch sehr gut. Eingeschworene Gemeinschaft. Also gerade die Geocacher. So, und dann alles haben wir gute Kumpels. So, und dann, ja, also das sollte man sich vielleicht nochmal durchlesen. Interessant, sie sind an einem Erfahrungsaustausch mit anderen Bloggern interessiert. Ja, das glaube ich. Und haben dann hier ein paar so Blogs aufgeführt. Ja, zwei gehören so schon mal zu einem Shop. Ja. Wird auch sehr völlig überraschend informativ sein. Wenn man mal Zeit hat. Ansonsten natürlich immer auf unserem Blog lesen. Genau, wer was lachen möchte, der guckt auf geheim.de und fragt sich ehrlich, also das ist so, als weiß ich nicht, als wenn der Papst über Verhütung spricht, nee. Keine Ahnung, da fällt mir gar nicht so ein. Ja, wenn der Papst über Verhütung spricht? Nee, das ist falsch rum, das kann er ja. Das kann er, ja, genau. Ja, das ist so, wenn die Autoindustrie über Umweltverschmutzung, das ist nicht so wirklich so. Dass die gar nicht so schlimm ist. Ist nicht so schlimm. Ja. Dass die Tanker, die ist unumgänglich, die muss kommen. Dass die Tanker viel mehr reinblasen. Da müssen wir was tun. Also, ne? Ich finde das gar nicht schlimm, so ein Thema zu behandeln, aber ich finde es albern, wenn das jemand behandelt, der davon vollkommen betroffen ist. Das finde ich echt absurd. Also, das hat da einfach nichts verloren. Aber gut. Naja, und wenn das. Wer es liest. Kann man sich ja angucken. Gibt es auch noch was Schönes übrigens? Ne? Wo kommen wir wieder ein bisschen zu auf was Schönem? Bei Amazon habe ich das entdeckt. Deine Sonde. Nee. Niedersachsen-Flagge Travel-Bug-Anhänger für Geocaching. Das ist cool, weil das ist ja nur die Flagge. Ja, das ist. Nee, das ist im Prinzip. Ach so, da ist noch nicht mal ein TB-Nummer. Nee, das ist nur die Flagge. Echt? Wir können Mann, also unseren Scheiß. Eigenen. Die schweigende Mehrheit das Anhänger Witz, fürs Geocaching bringen. Ist das dein Ernst? Das ist so. Nee, guck mal, in der Beschreibung steht die Beschreibung ist sehr schön. Deutsch-Provinz-Flagge als verfolgbar auf geocaching.com. Ach so, doch nicht. Aber das war vorher schon mal nur die Flagge. Vielleicht ist es das auch immer noch, weil diese Übersetzung scheint mir doch sehr zweifelhaft, weil die ist doch durch den Google Translator gegangen. Deutsch-Provinz-Flagge als verfolgbar auf geocaching.com. Gut, jetzt, dass wir wissen. Kostet nur 8,10 Euro. Gut, dass wir plus 3 Euro Versandkosten, also 11,10 Euro für dieses Blechplättchen. Und offensichtlich ist noch nicht mal das Kettchen dabei. Wie armselig ist das? Ja, das Schlimme ist ja eigentlich, dass da jemand denkt, dass das sich verkauft. Ja, so ähnlich wie so ein amerikanisches Bundesstaat ja so eine Flagge hat, die ja viel stärker verwurzelt sind als diese Niedersachsen-Flagge. Oder wie viel? Nee, du bist Hamburger. Warte mal, ne? Schwarz-braun und erdverwachsen. Das war das wir noch? Niedersachsen. Das sind ja, aber da ist so ein Pferd drauf, die Deutschland. Nee, was ist denn eigentlich drauf? Das muss ich mal. Was verkauft der denn noch hier? Geotees. Oh, der hat schon so. Das klingt nach Holländer. Oh. Geotees? Geozähne? Und der ist aber. Nee. Der ist nicht wirklich immer positiv bewertet worden, um das mal vorsichtig zu sagen. Ja, das ist doch eigentlich. Das ist doch die Deutschlandflagge und. Mit einer Niedersachsen- oder Hannoveraner Flagge drauf, ne? Das ist doch nur das Symbol. Also, das ist jedenfalls nicht die Niedersachsen-Flagge. kommt man da nicht irgendwie mit Hoheitszeichen in Schwierigkeiten? Wieso? Das ist ja nichts. Das ist weder die Deutschlandflagge noch irgendwas. Nein, mit dem Ding natürlich nicht, weil es ja selbst gemacht ist. Wenn du auf den Kanarischen Inseln sitzt, wahrscheinlich nicht. Also wenn man gucken will, gibt es auf Amazon, ich glaube ja nicht, dass einer bestellt. Naja, das ist über eBay. Jeden Morgen steht ein Dummer auf. Obwohl, bewerten kann ich das ja auch, ohne es zu kaufen. Nee, ja. Du wirst aber gerankt, wenn du es gekauft hast. Oh, scheiße. Aber das ist ja toll. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt eine Kreditkarte beantragen würde, kriege ich nur 21,90 Euro Gutschrift. Wahnsinn. So, jetzt muss ich mal gucken hier. So richtig beschrieben ist es aber nicht. Das nee, kauft keiner, weil es beschissen beschrieben ist. Guck mal, da ist schon wieder, also der Chat ist schon genial. Da ist schon wieder, also fällt mir echt nichts mehr zu ein. Zack, ist auch schon der Link da. Den brauchen wir ja für die Shownotes. Oh, dann habe ich noch gefunden, Mensch, bei Leisels, also die Shop, es wollen ja viele Shops, dass man auch für sie wirbt, machen wir doch mal glatt, auch ohne, dass wir gefragt werden. Bei leiselbach.de. Ja, da gibt es im Prinzip viel Schrott für wenig Geld. Die Moses Geocaching Box. Geil, ne? Also mit Moses. Einen eigenen Schatz vom verstecken. Papst zum Moses. Ist das nicht geil? Die praktische, wetterfeste und stabile Geocaching-Box. Ach, das ist der Verlag. Alles, was für einen gelungenen Cache benötigt wird. Ein Logbuch mit Kugelschreiber zum Eintragen für ein alle, Anhänger, die Cache gefunden haben. Anhänger oder was ist da drin? Ja, das ist ein Anhänger. Ey, ich bin noch nicht fertig. Sorry. Das ist so faszinierend. Und einen schönen Geo-Chip, den man am liebsten selbst behalten möchte. Ja, wieso, was macht man denn sonst mit einem Geo-Chip? Reinlegen. Ach, das soll TB zum sein. Zum Tauschen. Nein, das ist kein TB. Das ist jetzt kein TB. Ah. Das ist nur so ein, ne? Für Kinder ab 8 Jahren. Achtung, nicht für Kinder unter 3 Jahren. Ja, man stelle sich vor, die kommt so ein Dreijähriger mit seinem GPS da an und findet das. Für 5,56 Euro. Und das ist 44% runtergesetzt. Da ist die unverbindliche Preisempfehlung ist 9,99. Wo das denn? Ja, du, jetzt mal ganz ehrlich, ist 5,56, ist das jetzt so ein Hammerpreis, also so ein schlechter Preis? Du hast diese Box. Nee, ich glaube, die war auch letztes Mal teurer, sonst hätte ich das gar nicht aufgenommen. Die läuft nicht, genau. Wahrscheinlich hat den Scheiß keiner gekauft, der hat es nochmal runtergesetzt, keine Ahnung. Könnte sein, hast du ein Logbuch dabei? Wobei auch 5,56, was kostet eine normale Tupperdose? Ist ja, ist das nicht eine Lock and Lock? Ja, Lock and Lock meine ich. Das ist eine Lock and Lock. Wenn das eine ist, ja. Eine echte? Ja. Dann ist das günstig. 20, ja, kommt drauf an, wie groß sie ist, 20. Also das Logbuch muss ja reinpassen, oder nicht? Ja, naja, wer solches zusammenstellt, da bin ich immer nicht sicher, ob da alles zusammenpasst, aber... Jetzt können wir uns ja demnächst auf ein Mega-Event an. Fährst du jetzt eigentlich nach München? Oder fliegst du nach München? Ja. Hast du eine Lederhose gekauft? Ach, siehst du München? Dann können wir auch nochmal... Also, das ist ja gemein. Die Seite sieht nicht schlecht aus. Und jetzt fragen sich alle, welche Seite? Tja, das wüsstet ihr gerne. Die verrate ich auch nicht. Nee, ich bin aus Versehen tatsächlich auf die Anmeldeseite gekommen. Aus Versehen. Ja, mir ist so ein Link irgendwie, ist da plötzlich da gewesen. Ich hatte die Gedanken, tipp das mal ein und zack, hatte ich die Seite und konnte die Vor-Event, das Nach-Event, kenne ich jetzt schon alles, die Nummern, auch wenn die noch nicht gepublished sind. Jetzt hast du gleich mal gelockt. Die Anmeldeseite. Gelockt habe ich nicht, aber ich habe alles gebucht, wurde auch bestätigt, habe mich so über 2, 3 Sachen beschwert. Mich wunderte etwas, da steht drin eine Datenschutzerklärung und ich dachte, jetzt kriegst du mal drauf und guckst, was da drin steht. Klickt da auch drauf und da steht tatsächlich drin, hier füllen Sie ein, was Sie gerne möchten. Dachte ich mir so, das ist ja mal eine geile Datenschutzerklärung. Hab dann auch gebucht, bis dann die Mail kam, die Seite ist überhaupt noch nicht online, das ist ein reiner Testballon. Aber man merkt, dass hier in München jetzt was tut, da ist wohl irgendwie das mit den... Guck mal, das Set ist eingeschlafen, wir dürfen ja irgendwie so vor uns hin und her. Das ist mit der Internetseite wohl irgendwas schiefgegangen oder mit ihrem Internetprogrammierer und... Jetzt haben endlich mal zwei gute, nämlich Sepp und Bertha, das übernommen, den Shop einzurichten. Und das hat jetzt wohl auch geklappt. Und auf diese Seite bin ich aber, also nicht durch Sepp und Bertha, ich werde auch nicht sagen durch wen, aber ich bin da aus Versehen draufgekommen und dachte, ist schon freigeschaltet, war halt ein Irrtum. Ist schon frei. Kann also, nee, eben noch nicht, aber kann auch nicht mehr lange dauern und sieht echt gut aus. Also man, das war recht übersichtlich. 1, 2 Sachen habe ich echt noch benötigt, zum Beispiel, dass man meine Telefonnummer als Pflichtfeld haben will, finde ich nicht gut. Das wollte Bertha wohl aber rausnehmen. Und bei 1, 2 Sachen war nicht klar, wenn ich das nicht buche, ob ich trotzdem auf das Vor- und Nach-Event kann. Das werden sie bestimmt aber auch nochmal gerade rücken. Also. Fährst du da auch hin? Nein. Mega-Event, ich irgendwas bin da gar geplant? Ich bin ein Nicht-Event-Besucher. Gar nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Du warst in Bremen. Ich war in Bremen, ich habe in meiner ganzen Laufbahn, glaube ich, 15 oder 16 Events besucht. Ja, Massen. Also nein, Mega-Events und sind nicht schön. Wir haben uns vorhin die Frage gestellt, was so das erste Mega-Event in Deutschland war. War das Bremen? Nee, das wissen wir. Ich weiß nicht, eins davor. In dem Ruhrpott war das erste. Ja. Aber der Name ist mir auch entfallen. Ein, zwei Jahre vorher. Chat, hallo, Chat, bitte kommen. Ach, heute sind da so viele im Chat. Wie hieß das im Ruhrpott, damit wir es nochmal nennen können? Ist das nicht auch Projekt irgendwas? Mm-mm. Nee, ich glaube nicht. Projekt gab es nicht. Nee, Projekt war Game, genau. Das war 2009. Ja. Jetzt ist das offizielle Mirsan Mega in München. Das sieht ganz nett aus, finde ich. Aber ja, die Location wirkt auf mich. Die schreiben ja auch, die haben ja jetzt ein Bild gemacht davon und gezeigt. Ja. Und man soll das nicht unterschätzen. Und da würden schon locker, oder da gab es schon der die Fläche gehört hat, gesagt, es hätte schon mehrere Events mit mehreren tausend Leuten gegeben. Jetzt muss ich dir natürlich ehrlich sagen, na klar, was soll der auch anderes sagen, wenn er das Eventgelände verbieten will? Und es wirkt aber so, als wenn das echt eng werden könnte da. Vorsichtig formuliert. Also ich bin da noch, ich fand auch jetzt dieses Vorevent, das ist dann mit Essen in so einem Biergarten, ob das platzmäßig alles reicht. Doch, das reicht da. In Bayern sind die mit Massen und Bier. Und ja, wie gesagt, ich kann das auch nicht beurteilen. Ich bin da nicht mal kritisch, sondern einfach, ich lasse mich da überraschen und hoffe, dass es gut wird. Ich weiß es nicht. Ich habe das jetzt gebucht, ich werde es jetzt auch nicht mehr umbuchen. Ich habe offensichtlich auch ein Hotel, das richtig toll liegen soll, hat mir einer geschrieben. Ja. Also das ist jetzt nicht ein besonders gutes Hotel, aber es liegt für dieses Event sehr günstig. Und lass das einfach auf mich zukommen. Also ich habe da keine großen Bedenken. Also ich fliege ja in 3 Wochen runter. Ich kann dir dann schon mal die Eindrücke Wollte ich gerade sagen. Kannst du schon mal buchen? Nee, ich kann ja schon mal die Eindrücke, ob es da überhaupt vernünftige Leute gibt, die man auch versteht. Nein, ja, du hast ja das Bild von diesem Mega, hast ja gepostet, hast gesagt, ja, die Reviewer direkt neben dem Roten Kreuz. Ja, genau, die Reviewer liegen direkt neben dem Roten Kreuz. Das sah schon sehr seltsam aus. Ja, das sah vor allen Dingen seltsam aus, weil dieses Reviewer-Icon so ein bisschen aussah wie so ein Grabstein. Stimmt, das so ein schwarzer Grabstein und dann das Rote Kreuz. So ein bisschen, das Rote Kreuz nicht hinkriegt, das schmeißt es rüber zu den Reviewer. Also, so sah das optisch jedenfalls aus. Ja. Wird zu Grabe getragen. Ach, guck mal, da ist es hier übrigens. Megapod Geolympics 2007. Ach, stimmt. Geolympics, so. Genau. Deswegen war das so eng, weil das gab diese Geo-Wettspiele an dieser einen Stelle. Ja, das ist ja genau. So wie Leipzig, glaube ich, auch geplant. Naja. Ich bin mal gespannt. Also München wird bestimmt nicht so langweilig. Geldern, das kommt ja erstmal. Geldern wird total cool. Ich meine, ja. Cowboy und Indianer, wann haben wir das letzte Mal gespielt? Oder? Vor 50 Jahren, du. Nö. 40? Nö. Heute haben wir mit Pfeil und Bogen geschossen. Heute mehr so Robin Hood-mäßig. Das nachdem wir das Bällchen, das Säckchen... Das, mit der Socke. Das Fläschchen und das Bällchen und das Säckchen. Wir haben das Säckchen rübergeschmissen, um danach den Sack hochzuziehen. Ja. Ihr Schweine, ich kletter nie wieder mit euch. Doch, ich kletter gerne wieder mit euch. Den Film hab ich. So. Oh Gott, ey, das war echt. Haben wir eigentlich noch viel? Ich habe hier noch immer... Wir haben relativ viel abgearbeitet. Ja, wir dürfen das diesmal auch nicht so lang werden lassen. Nee, habe ich auch so gedacht. Wir kommen jetzt nämlich schon auf 1,56. Du kannst noch mal deine Unterwäsche hier... Ja, ich gucke gerade mal durch, ob ich das andere auch mal so... Wie viel Umsatz macht wohl Groundspeak? Das können wir auch mal vergessen, dieses ewige Gesülz, was die verdienen, werde ich nie begreifen. Achso, da hat das ja einer mal hochgerechnet. Wir gehen aus. Wenn ich mir die Loks in Mainz und Umgebung, also schon mal fängt er ja völlig falsch an, wenn er sich die Loks in Mainz und Umgebung anschaute, sind circa 3/4 der Kescher PM. Nee, sind sie nicht. Sind sie nicht, da gab es nämlich eine andere. 10% sind, glaube ich, mehr der Accounts sind. Ja, da kamen jetzt gerade aktuelle Zahlen von irgendjemandem. Das war nicht ganz interessant. War das auf Facebook? Ich glaube, auf Facebook. Ja, der hat es auf mehreren Kanälen gepostet. Aber war hochinteressant, fand ich. Erstaunlich wenig. Wobei das noch keine absoluten Zahlen da gibt. Insofern weiß man immer noch nicht, wie viel sie verdienen. Aber es zeichnet sich ja doch ein Trend ab, so ein bisschen da von diesen Zahlen, glaube ich. Ja. Naja, gut, es gibt natürlich jede Menge Karteileichen. Ne? Wie viele Accounts hast du? 3 oder 4? Ich habe 2. Ja, naja, gut. Also ich würde... Jeder, der ernsthaft Cash hat ja nur einen mehr, insofern... Naja, Jörg hat ja auch noch seinen Reviewer. Genau. Das war auch so eine Karteileiche, aber existiert halt. Ja, das muss man natürlich... Das ist ja nur, damit er an die einschlägigen Informationen drankommt. Ne? Ich muss gerade mal überlegen. Ich habe 2 und den zweiten habe ich jetzt, glaube ich, 4 Jahre nicht benutzt. Der müsste aber noch da sein eigentlich. Naja, auf jeden Fall gibt es ja auch eine Menge Accounts, die nie benutzt werden oder die nur einmal benutzt werden. Oder Mr. Stringer, wir schaffen noch 10 Minuten. Ich muss mal hier unsere Hörer vertrösten. So schnell können wir nicht Schluss machen. Nee, das geht ja sowieso nicht. Also, jetzt nochmal hier zu dieser Aufstellung. Das hast du völlig recht, da gibt es natürlich auch viele Schlafende. Er geht ja jetzt hier davon aus, 75% PM, was ja natürlich auch falsch ist, und rechnet dann den Jahresbeitrag hoch und kommt dann auf Nur in Deutschland 5,625 Millionen Euro Umsatz. Und plus die Kohle, die die ganzen Merchandising-Artikel reinbringt. Ich persönlich glaube, dass die Mitgliedsbeiträge nicht die Haupteinnahmequelle von Clownspeak sind, sondern tatsächlich alles andere drumherum. Ja, und die Mitgliedsbeiträge nur ein ganz kleiner Bruchteil. Das sind die Flüge von Jeremy, der ja da er First Class mit Badezimmer immer fliegt nach Deutschland und First Class mit Badezimmer. Das ist gut. Nein, das hat auch schon einer. Das ist jetzt aber immer noch Stochern im Nebel. Das ist Stochern im Nebel. Das kann man so ganz einfach machen. Wenn dann 5 Millionen gibt, du Arsch, dann mach das selber so eine Seite auf. Wenn dann alles so einfach ist, mein Gott, dann mach doch. Diese Neiddiskussion, ich könnte jedes Mal kotzen. Dann benutzt die Plattform nicht, mach eine eigene Plattform auf, dann werdet ihr alle reich und dann ist das gut. Das ist eigentlich schlimm, ne? Weil wir nutzen tatsächlich diese Plattform auch. Ich wollte mich diesmal nicht aufregen. Dann musstest du dieses Thema doch auch wieder rausholen. Ich hab's doch schon gesagt, Marvin. Jörg, nimm mal bitte deine Beta-Blocker. Geht gar nicht. Ja, du hast es bei dir drin stehen, das handeln wir jetzt auch ab. Ja. Es ist tatsächlich so, ne? Alle nutzen diese Plattform, aber alle gönnen Crownspeak nicht den Umsatz. Als wenn er jeden Geheimnis davon gemacht hätte, dass er damit Geld verdienen will. Das hat er am ersten Tag gesagt. Naja, er hat nur eins hat er nicht eingehalten. Er hat ursprünglich mal gesagt, dass er die Beiträge für Geocacher stabil halten will. Jährliche Beitrag sollte nie erhöht werden. Da hat er sich nicht dran gehalten. Ja, aber ansonsten, haben wir 10 Jahre faktisch bis auf ein paar Euro 50 das Gleiche. Ja. Das kann man gar nicht. Nein, ist doch jetzt, die geheime Erhöhung ist doch gekommen, dass du jetzt in Euro statt in Dollar, das sind 8 Euro mehr. Naja, wie sie sich da zurecht gerechnet haben, ist ja. Du musst jetzt in der Zaire dich anmelden. Jetzt mal ganz, wie lange ist dieser Beitrag schon gleich geblieben? 10? Der ist eigentlich bis von 2002 bis 2014 oder 2013 ist er gleich geblieben. Ja. Also das macht Jahre. Doch kein Unternehmen so lange. Und selbst wenn er damals eine Aussage getroffen hat, der kann diesen Beitrag gar nicht gleich. Das ist denn wie Jörg, ne? Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ja, eben, drauf geschissen. Sollen sie doch alle aufhören? Sollen sie doch zu Open Caching gehen? Da liegt wieder das tote Pferd. So ist noch dreimal. Macht die Jungs von Open Caching nämlich so. Die Jungs von Open Caching sind klasse, die Plattform ist Schrott. Also technisch ist sie gut, aber die benutzt keiner. Ja, aber warte mal ab, wenn da mehr als 3 User drauf sind, dann ist sie auch platt. Das kann ich noch nicht mal beurteilen. Aber wahrscheinlich kommen sie dann auch mit einem Mitgliedsbeitrag, weil sie müssen ja ihr Geld auch reinkriegen, um die Infrastruktur bereitzustellen. Die kriegst du halt schlecht über Spenden. Oder Freiwillige? Also für diejenigen Hörer, die schon ein bisschen länger dabei sind, richtig schlecht lief es eigentlich 2005 und 2006. Da waren die Response-Zeiten bei Sekunden, bis du was aufgerufen hattest. Heutzutage ist das ja alles völlig fix. Und das lief lange so schlecht, das weiß ich noch. Da haben sie ihre Server nämlich nicht in den Griff gekriegt. Ja, die haben mit dem Load-Balancing wahrscheinlich Schwierigkeiten gehabt. Ich weiß es nicht, was. Das war arge Schwierigkeiten, ja. Das ist harmlos. Aber für das, was sie bieten, bin ich bereit, 30 Dollar zu bezahlen oder 30 Euro. Also ich habe eine saubere Seite, eine schnelle Seite. Ich sag nur, solange, gerade aus dem Chat, solange Facebook da nicht zuschlägt. Stell mir vor. Du musst ja auch mal vorstellen, da gibt's ja Leute, genug, ich kann den Ansatz kann ich noch verstehen. Die sagen ja, aber jetzt mit der Erhöhung, das geht so gar nicht. Nö, die war auch unglücklich. Die hätten es auch schon mal anders kommunizieren können. Alles gut. Jetzt melden sie sich als Zaire oder sonst was an und zahlen dann und posten das auch. Ja, aber das wer ist denn jetzt dagegen gewesen? Das sind doch immer die gleichen Nöler aus dem grünen Forum, die den Brei immer wieder umrühren. Also nee, da war eine ganze Menge, also da waren tatsächlich mehr als der gewöhnliche Nöler. Noch einer? Ja, da waren schon einige. Und ich sage, ich kann das ansatzweise auch nachvollziehen, was ich hier dann nicht begreifen kann. Jungs, dann macht das einfach und haltet den Mund. Weil eigentlich, was ihr da macht, ihr postet noch, dass ihr das so gemacht habt. Das ist Betrug und nichts anderes. Ich glaube, es war so, es war von Crownspeak nicht so toll kommuniziert, sondern praktisch über eine Hintertür oder irgendwo mal ein Newsletter reingesteckt. Und dann hat sich so eine Art Shitstorm entwickelt. Ja, genau. Nur natürlich muss man sagen, jetzt wird es gepostet nach dem Motto, ich bin so klug, ich bin so schlau, ich zahle über Groß-Chiemgau. Was da alles ausgerechnet wurde, oh mein Gott. Und das ist natürlich auch toll, das alles zu twittern, weil ich meine, liest ja auch keiner von Crownspeak mit. Ne? Ja. Je mehr Möglichkeiten du da twitterst oder mitteilst, desto schneller sind diese Möglichkeiten dann auch verschwunden. Also ich glaube nicht, dass das irgendein Unternehmen interessiert, diese Nebenwege. Die haben einfach ihre Zahlen gerade gezogen, weil sie das vermutlich für die amerikanische Steuer so machen mussten. Das ist auch alles, was sie gemacht haben. Wie auch immer, ja. Aber letztendlich sind das ja Pfennigbeträge auf den Tag umgerechnet. Nee, mal 8 Euro oder so. Obwohl das natürlich eine Herausforderung sein kann, Umwege zu finden. Obwohl der beste Umweg war, ich bezahle automatisch mit der Karte. Das ist jetzt gleich geblieben, weil ich ja ein automatischer Verlängerer bin. Ja. Falle ich ja jetzt nicht unter dieses Moment. Prinzip, im Prinzip könnte dir, wenn du dann so einen schicken Umweg findest, mal ganz übertrieben gesagt, wenn Groundspeak Bock hat, dir gut einen reinwürgen. Was soll Groundspeak denn mir reinwürgen? Das ist offiziell Betrug. Die löschen deine Funde. Deine Punkte. Dein Account. Band-Member. Meine Founds. Band-Charm-Member. Nee, Charter-Member. Nee, was es alles gibt. Das gibt's aber wahrscheinlich nicht. Nee, gibt's überhaupt noch Charter-Member? Das gibt's noch. Ja. Aber ist der noch Charter-Member? Charter-Member sind noch. Ja die ganz frühen 2002, ja, 2003. Ich weiß, gibt's da außer Michael Kahn. Doch, das gibt ein paar. Doch, es gibt ein paar. Aber es gibt wahrscheinlich keinen Band-Charter-Member. Wer weiß das schon? Das wäre echt mal cool. Warum sollte sich jemand, der so lange dabei ist, daneben benehmen, bis er gebannt wird? Du, das ist doch bei Apple, war das genau das Gleiche. Naja, es gibt ja jetzt auch einen Reviewer, der keiner mehr ist. Der benimmt sich auch nicht gerade schön. Nee, aber letztendlich war das dieser selbe Shitstorm, wie wir gerade bei WhatsApp haben. Facebook kauft WhatsApp. Nein, ich weigere mich, auf WhatsApp-Kack-Scheiß-Thema einzugehen. Okay, wir reden da. Jörg, hast du denn noch WhatsApp? Da kacken sie auch alle. Das hat er mit Quiz2L entsorgt. Mit Quiz2L. Oh, meine Daten werden alle gelesen. Ja, bei Tremer nicht. Ne? Oder geht doch zu Terminal, den Russen. Da ist sicherer. Dem russischen Facebook. Aber du konntest dich diesem Thema nicht entziehen. Ich war da gerade unterwegs. Ja, es war ja ein einziger. Und du wurdest auf. Die ganze Timeline. Egal in welchem Social Media du warst, und dann jeder, oh, ich bin da und geht da bloß weg. Ja. Jeder wusste vorher, Das wurde auf Facebook dann geschrieben. Ich gehe jetzt weg von WhatsApp, weil die meine Daten hauen. Aber ich gehe zu, wie heißt ihr, Tremer? Tremer? Tremer. Tremer. Nee, Tremer? Tremer. Tremer. Und da ist mein Codewort oder mein Codewort ist schon mein richtig, Verschlüsselungsthema ja. Ist dann so, das auf Facebook dann nochmal mitteilen. Es ist, ja. Und so ähnlich war es einfach bei Groundspeak auch. Die sind dann im Shitstorm aufgewacht und dachten, die ganze Welt dreht sich jetzt nur noch darum. Solange, das ist ganz schlecht. Solange es irgendwelche Diskussionen um Groundspeak gibt, gibt es die Diskussion um Preise, um Caches, um Reviewer. Das dreht sich seitdem ich dabei bin, seit 9 Jahren dreht sich das im Kreis. Da wird jedes Jahr die gleiche Sau durch Zorn getrieben. Ja. Das ist unglaublich. Ja, deswegen gibt es auch diesen Podcast, weil seit 9 Jahren müssen wir erstmal schaffen. Nein, das ist wahrscheinlich, es ist ein amerikanisches Unternehmen, was auf dem europäischen Markt seine Unternehmenstätigkeit oder die Plattform auch für Deutsche stellt. Und es gibt schon in der Auffassung zwischen Denken aus Übersee und Denken in europäischen Normen Differenzen. Das geht nie ganz gut. Die haben doch aber ihre Europa- und Deutschlandbeauftragten mittlerweile, die da diese Brücke schlagen sollen. Oh mein Gott, wenn ich kacken gehe und das Klopapier benutze, machst du dir dann auch Gedanken, wer das hergestellt hat? Das gab doch jetzt hier zwei, drei Events, die genau das bewirken sollten. Wie Lecky Klopapier? Nein. Also Lecky. Da waren wir sogar dabei. Da hatten wir viel Spaß. Ach, da gab es doch noch eine Menge Ärger davor. Wir treffen unseren Lecky. Der einzige Grund, was wir treffen unser Lecky hatte, dass da einer sich sonst wie wieder profilieren wollte, weil er so tat, als wenn die alle wegen ihm kommen würden. Das ist aber auch alles, warum es diese Leckys hier gab. Also zumindest hier. Ja, zumindest ist der Lecky ja hierher gekommen. Ja. Und du weißt, Jörg hat ihn gezwungen wurde. Jörg hat ihr die Hand geschüttelt. Echt? Habe sie gewaschen? Ich habe ihr doch nicht die Hand geschüttelt. Hast du die eigentlich schon mal gewaschen jetzt bislang? Nee. Ich habe die Frau nicht mal gesehen, habe ich sie. Ja. Ich habe ihr doch nicht die Hand geschüttelt. Wir hatten da unseren Stammtisch, wir hatten da viel Spaß. Also wir waren, ich glaube, die lustigsten hier haben. Aber um deine Frage zu beantworten, wenn ich aufs Klo gehe, dann gucke ich erstmal, ob das Wasser links herum oder rechts herum. Da wird auch eine richtige Richtung dann hinter darauf. Und dann natürlich nur recycelt, vierlagig Deluxe. Vierlagig, schade, dass es den nicht mehr gibt. Der hat auch mal einen Schuh. Der war gut, ne? Ja, der war gut. Das war so ein leichter Insider von damals. Den kennst du auch noch. Wir wollten den ja immer mal als Gast damals haben, aber er wollte einfach nicht. Komm, wir machen auch was Schönes so. Ich habe hier noch Einbruch. Wenn du jetzt wieder so ein Lied wie damals, wie vorhin spielst. Nee, das ist auch schön zum Abschluss, weil jetzt sind wir schon 2 Stunden wieder dabei. Jetzt kommen wir langsam zum Ende. In Straubing gab es einen Einbruch in leeres Gebäude. Nein. Von der Polizei kam dazu ein Artikel. Am Montag, den 23. September, zwischen 7 und 9.45 Uhr, stiegen zwei Täter in ein leerstehendes Gebäude in Straubing Süd ein. Durch zufällig anwesende Streifenbesatzungen, was immer die da machen, konnten die Täter beim Verlassen des Gebäudes festgenommen werden. Die Täter hielten sich offensichtlich in dem Gebäude auf, um dort Geocaching mit C-A-S-H, also ne, Cache, um dort Geocache, vielleicht stimmt das in diesem Fall sogar, Schnitzeljagd mittels GPS-Koordinaten durchzuführen. Im Gebäude fanden die Täter verschiedene Gegenstände, die sie dann entwenden wollten. Der Wert der entwendeten Gegenstände steht noch nicht fest. Ich kapiere jetzt, also jetzt habe ich es nicht ganz verstanden. Ich auch nicht. Ist das nicht, die sind doch nicht ganz dicht. Die sind da reingegangen zum Cachen, haben einen alten Stuhl, der da rumstand, geklaut und jetzt sind sie eingestiegen wegen Diebstahl. Also so eine Drehung habe ich auch. Dann ist es doch kein, das ist doch ein Einbruch in ein leeres Gebäude. Ja, klar, kann ja. Ist ja egal, ob was drin aber ist oder nicht. Ja. Dann müssen wir es erstmal so sehen. Erstmal Straubing, das ist Bayern. Wir wissen, Bayern ja. ist alles ein bisschen. Ja, aber da kennen die sich alle. Das sind ja alle Verwandte. Wir müssen so eigentlich wissen, ja, aber viel Weißbier und so. Ne? Du ja, kennst ja unsere stimmt, beiden Freunde. Ja, ja. Aber wie oft ist das auch noch nicht? Also, du gehst in Lost Place und dann steht da halt plötzlich ein alter Tresor. Und dann hast du das Gefühl, den nehme ich mal mit. Wollten die Cash, glaube ich. Ja. Ich kann das sogar nachvollziehen. Also die Frage ist doch jetzt, waren das Geocacher, die zu Schrottdieben wurden, als sie im Gebäude waren? Oder waren es Schrottdiebe, die zu Geocacher wurden, als die Polizei da war? Das ist die entscheidende Frage. Also ich war zumindest auch schon mal in so einem Gebäude. Das war damals ein Lost Place kurz vor Soltau. Der war echt so verlassen, dass alles noch im Originalzustand war. Da, als dir der Hund weggelaufen ist? Was? Du hast ja den Hund gesucht da. In dem Gebäude. Nee, da wurde ich ja nicht erwischt, also hatte ich das Problem gar nicht. Ja, nein, aber das Gebäude war irgendwie noch komplett eingerichtet. Das ja. war so ein Altersheim und das war verlassen, als wenn die weggeblieben worden wären. Da stand auch Kaffeegeschirr auf dem Tisch und so von Zibalba damals. Ja, das war klar, wirklich ja. sagenhafter. Heute ist da alles kaputt. Ich war nochmal da zwischendurch. Mhm. JR ist da vorbeigefahren. Alles klar, kurz gehauen. Gibt es übrigens auch ein gutes Foto auf Facebook? Gab es das mal so in Lost Place vorher? Und nachher, also. Ja, konnte man sagen, dass also, das war nicht Geocacher, die da, sondern so. Einfach so Sprayer ja, und das kann sogar sein, dass alles das zerstört. Ist. Ich hatte, JR hatte Fotos gemacht und ich hatte ihm eins dazu geschickt, wie es vorher aussah, als er da war. Also, könnte sein, gemacht. Gut. Da war auch irgendwas, hatte ich auch kurz überlegt mitzunehmen. Gar nicht wie ein Clown, sondern ich dachte, wo das so rumliegt. Hab's dann aber nicht gemacht, weil es eben Lost Place ist eher, also aus dem Grund eher, aber ansonsten hätte ich auch gedacht, das mitzunehmen, aber. Ja, Burg, ja, Goldblumen, naja, nehme ich mit. Nee, aber da würde ich mich nicht mal von freisprechen, dass mir das nicht auch passieren wird. Aber das, ja, aber das war dann ja, als Einbruch und Diebstahl. Ja, ja, aber das war hier schon professionell, glaube ich. Vielleicht haben sie da auch mal irgendwas davon gehört und versuchten, sich so zu tarnen. Zu tarnen, ja. Also, ganz ehrlich, als ich... ja, stimmt, als Tarnung zu sagen, wir sind... Ja, das kann natürlich sein. Ich war ja auch... eine Zeit lang Probleme mit Metalldieben auf Bahngeländen, die ja. Praktisch Standorte mit GPS markiert haben und wo du dann als Geocacher Schwierigkeiten gehabt hast, ja, dich überhaupt abzugrenzen von der Szene. Macht ne? Sinn, ja klar, weil du genauso wirkst dann, ja, kann ich verstehen. Also ich hatte das in Hamburg ja auch, da bin ich mit ein paar Leuten lang gegangen, hat der eine den Schlüssel da auf dieses Gelände geworfen, da mussten wir auch rauf und den Schlüssel suchen. Mhm. Und da haben wir auch Schrottdiebe, also Schrottdiebe will ich jetzt gar nicht sagen, aber sagen wir mal, osteuropäische Leute getroffen, die da Warentransfer aus dem Gebäude betrieben haben. So Rohre, Kabel. Und die ja. waren ziemlich erstaunt, uns zu sehen. Und wir waren ziemlich erstaunt, die zu sehen, aber hatten dann so einen Nicht-Angriffspakt. Ach so, die habt euch weil wir waren ja auf Schlüsselsuche und zu viert. Und die waren halt nur zu dritt. Wenn ich da alleine reingegangen wäre wegen meinem Schlüssel. Ich weiß, in der Lübecker Vereinsbrauerei hat mal irgendwer ein paar Stunden auf dem Dach gesessen, weil da waren halt doch mehr Metalldiebe als Kescher und die saßen dann zu zweit draußen auf dem Dach und haben gehofft, dass sie nicht gesehen werden, dass die bald fertig sind. Die haben aber mehrere Stunden gesessen, weil die da drin das ganze Gebäude. Die haben das Dach abgebaut. Das war schon ziemlich herbe. Nee, also das Ding war ja, das ist ein siebenstöckiges und fünfstöckiges Gebäude nebeneinander. Also es ist ja. echt ein großes Gebäude. Die haben da lange gesessen, ja. Also ich bin Metalldieben noch einmal begegnen. Was ich mal tatsächlich gehabt habe, dass ich nicht an Cash könnte, weil die im Osten kurz vor Schwerin gab, so ein Lost Place dicht an der Autobahn, da musste man ranfahren. Da konnte ich echt nicht hin, weil die da er lag auf der Straße und sie saß oben drauf. Und der dritte vom Auto filmte. Ich meine, dass die ein Porno gedreht haben. Ach, du warst das? Ich stand da wohl da hinten, scheiße, 100 Meter direkt am Cash. Scheiße, konnte ich wieder weiterfahren. Das habe ich auch schon mal gehört. In diesem, es gibt da irgendwie so ein ehemaliges NVA-Hotel oder so ein FDGB-Hotel. Ja. Im Osten. Und da hat dann auch irgendeiner so ein Zimmer, da hat sich nur gewundert, warum das Zimmer hier so völlig gut eingerichtet ist. Und dann so weiter. Und hat dann so ein Pornodreh mitbekommen. Wir haben das auch zweimal erlebt. Einmal ist unglaublich. Ich treffe Metalldiebe und ihr trefft sowas. In der Pathologie und einmal, wie hieß das Ding in Hannover? Kalter Reifen. In Pathologie, ja. Also ja. Kalter Reifen, da war ja alles irgendwie drin. Da ist ja jeder. Das Kalter ja, Reifen war die ehemalige Kontinentale. Ja. Ja. Sogar die Gullidecke. Ja, da Gelände, ist Opa mit Enkel rein und hat dem Enkel erstmal erklärt, wie man Scheiben einschmeißt. Ich höre nicht richtig. Nee, da haben sie... Dort, kräftiger werfen! Also, sowas habe ich noch nicht gesehen. Da sind ja auch Leute einfach mal so in eine Paintball oder Gotcha, hieß es damals, ja noch Schießerei gekommen. Ich weiß noch, wir waren auf einem bei der Ivy, ja. Wir waren auf einem Gebäude, das plötzlich ist Typen vor uns mit diesem voll maskiert, hast gedacht, du bist im Krieg gelandet. Kalter Reifen ist auch, glaube ich, komplett weg mittlerweile. Ja, das ganze Gelände gibt es ja gar nicht mehr. Und das eine Gebäude, da waren wir 2 Monate vor, ist das zusammengebrochen, und zwar ohne, dass es gesprengt haben. Da dachte ich auch so, Mensch, ja, irgendwie Lost hast Place. Du doch Glück gehabt. Und wenn dir das passiert wäre, wenn wir ganz am Anfang, dann würde in einem Forum ein Betrag und dann, ohne Sicherung wäre ich da nie reingegangen. Nee, und jeder zu der Zeit noch nicht. Klopft ja vorher noch mal gegen das Gelände. Im Gegenteil, das muss so 2006 war, ich weiß nicht mehr, das war ziemlich früh, mit Pixel war ich da. Hm? Da muss ich sogar kennenlernen, was soll denn den Dreh? Und wir sind deine bessere Hälfte, meinst du? Wir sind hinten heimlich über die Mauer in dieses Gelände rein. Also vorne stand das Tor und, offen. Genau, da stand, das Tor war auf. Da kam aber Oma und Opa und machten das Tor auf und gingen dann da rein. Ja. Und wir hinten heimlich, und also ich kam mir so bescheuert vor. Und vorne laufen die alle aus Hannover so da rein. Weißt du, das interessierte keine Sau, wer da drin rumlief. Da war echt Stimmung. Ne? Das Ding war voll, ja. Da war auch ein Riesengelände. Also. Faszination alte Gebäude. Eins haben wir noch passend zum Gebäude, dann habe ich das auch noch mit durch. Das war das letzte. Die Gewoba. DGWO. Ach, DGWO, die heißen ja alle. DGWO heißt die. Also wer mal cashen gehen möchte auf Entdeckertour in Berlin-Marzahn, ist ja bestimmt sowieso eine tolle Gegend. Jo. Wohnen bei DGWO, das ist eine Internetseite. Ja, www.dgwo.de. Ist eine Wohnungsbaugesellschaft. Die bieten tatsächlich die Geocaching-Entdeckertour nach Berlin-Marzahn ein. Mir ist nicht vollkommen klar geworden, wie das zu dieser Wohnungsbaugesellschaft passt, aber ja, die haben wahrscheinlich Leerstand. Ja, muss und ja, führen dich dann durch die Gebäude, und wenn du da so durchgehst, denkst du, oh, hier könnte ich auch mal wohnen, oder? Wieso soll das ja wohl gehen? Also was anderes kann ich mir echt nicht vorstellen. Die wollen ja Wohnungen verkaufen, also letztendlich. Oder ist das für die eigenen Mitarbeiter? Da müsste ich nochmal drauf gucken, um so Teamfindungsmaßnahmen. Zweites Standbein, vielleicht neuer Geschäftszweig. Ja, also fand ich mal eine Meldung zumindest wert. Ich habe voll die Idee, ich weiß genau, wie die das machen. Du mietest bei denen eine Wohnung. Du kaufst und den. Oder du kaufst den, und den Wohnungsschlüssel, den haben sie als Fünfer Mystery irgendwo verkehrt. Absolut. Und dann musst du den suchen. Diese Unterhose habe ich da reinkopiert? Diese Unterhose hast du da reinkopiert. Ich war bei dir nicht dran. Aber das ist tatsächlich so. Ne? Jeder versucht natürlich auf diesen Trend aufzuspringen. Ja, aber mit einer Wohnungsbaugesellschaft fand ich schon ziemlich absurd. Also ich warte noch auf das Kondom mit Tracking Number. Wo du dann einfach das Ding dir überstreifst und sagst, so Baby, jetzt schreib dir nochmal ganz schnell die Nummer ab. Das könnte und dann man noch weiter treiben. Ja. So, jetzt das passt jetzt zu deiner Unterhose. Wir sind jetzt bei 2 Stunden 15, jetzt machen wir echt Schluss. Wir gehen raus mit einem nochmal Wäschetipp. Du hattest ja auch schon mal einen, da habe ich nämlich auch jetzt einen rausgesucht. Also Jürg, ganz ehrlich, wir haben Tosca damals verlinkt, da können wir das jetzt auch bringen. Ja, ihr geht auf Amazon genau. Und sucht mal nach Good Devil zusammengeschrieben, also Good Devil. Mit 2D, GOODDEVIL, Balls mit Z, also BALLZ, _ out in pink. Und dann wisst ihr, mit was. Ihr könnt euch in etwa vorstellen, wie es aussieht. Was geklettert ist. Ja. Übrigens ist das auch. Das ist super. Ein Traum. Die haben hier so ein altes Unterwäschefoto von mir genommen. Ja, also. Meine Fresse. Aber das ist jetzt noch nicht mehr da. Seit heute ist es ja. So, ich glaube, wir haben jetzt, guck mal, da ist auch schon der Interceptor, du bist schon echt eine Granate, muss man sagen. Also so schnell kann man gar nicht reden, wie du da tippst. Echt beeindruckend. Haben wir noch irgendwas, was wir im Chat noch da beachten müssen, noch beantworten müssen? Ich glaube nicht. Nee, es kam noch mal die Fragen auf für ein Hörertreffen und wie weiter und so fort. Wir teilen das alles noch mit. Ja, eigentlich machen wir das ja gar nicht. Wenn wir ehrlich sind, setzen wir uns da ins gemachte Nest. Uns wurde halt angeboten, Mensch, dass sie das für uns organisieren. Vermutlich weiß das auch nur die eine und er wurde nur zwangsrekrutiert. Aber auf jeden Fall ist das für uns echt bequem. Uns wäre wichtig, so. Bringt gute Laune mit, ja. Bringt ruhig ein bisschen weiße Mäuse mit. Ja. Können wir immer gebrauchen. Wir sind da. Und sagt mal grob Bescheid, wenn ihr dann nicht kommt oder einer. Nee, also das ist für uns dann nicht. Wir werden keinen umbringen, der sich jetzt sagt, er kommt und schafft es dann trotzdem aus irgendeinem Grund nicht. Es geht einfach um so einen groben Anhalt, wie viele Leute wir sind damit wegen der Reservierung. Ja. Weil sind wir unter 5, können wir noch den eigenen Campingtisch mitbringen. Ja, dann wollten wir mal die Telefonzelle, denke ich. Wir machen das so. Wir suchen uns so einen schwierigen Multihaus, setzen uns genau ans Final. Und tarnen uns dann nicht als Geocacher. Weil der Randy ja während des Megas immer alle. Nee, wir setzen uns in den Café und lassen uns die Dosen zum Unterschreiben bringen, so wie das in Prag ja eingeführt hat. So. Das ist sowieso der Hammer. Genau. Wir lassen uns die liefern. Guck mal, Interceptor hat diese Unterwäsche getragen, oder was? Nee, ich habe den damals gefunden. Welchen denn überhaupt? Was Interesse jetzt? Für die Notes? Ja, schreib mal rein. Wir gucken das mal. NVA-Hotel, denke ich mal. Das, ja, okay. Was hast du jetzt gefunden? Das NVA-Hotel oder diese Unterwäsche? Das NVA-Hotel in der Unterwäsche. So, und jetzt spiele ich das Lied zum Abschluss und ne, wir sehen uns dann. Sehen sind wir sowieso nicht, aber doch, wir sehen uns ja sogar sozusagen im Film. So, aber jetzt ist du verpixelst mich aber bitte noch. Ja, ja. Oh, mir ist die Maus runtergefallen. Hast du gesehen, was auf seiner Tasse steht? Bonjour, mein Liebling. Wie mache ich das? So wird er von seiner Frau behandelt. Wie mache ich das hier eigentlich aus? Stecker ziehen. Ja, ich klicke einfach mal oben drauf. Zu, quit. Zu. So. Sollte aufgezeichnet werden? Ja, nein, zu, quit. Nein, brauche ich nicht. Aufzeichnung. So, jetzt. Wir lassen ja noch 5 Minuten laufen hier oder so. Ne? Warum denn? Machen wir mal kurz vorher und nachher. Für die nicht live schaffen, die kriegen als Bonbon sozusagen, haben die dann noch mal so 5 Minuten. Manche finden das kurz witzig, diese 5 Minuten vorher und nachher. Das war auch lang. Ja, fand ich auch. 2 Stunden und 15 Minuten. 2 Stunden, 19 mit dem Vorher. Aber 2 Stunden schaffen wir immer irgendwie. Du hast ja letztes Mal gesagt, wir schwafeln manchmal zu viel. Ich habe was ganz anderes gesagt. Nein, was hast du denn gesagt? Alles schlecht. Nee. Ich habe es noch etwas anders ausgedrückt. Es ist nur noch geschwätzt, habe ich gesagt. Geschwätzt, genau. Ja, aber du wurdest gegrüßt, guck mal. Ja? Ja. Von wem? Ja, hast du auch. Ah, Bullenjede. Ich meine, das hatte ich dir ja gesagt, aber das ist wirklich so, das ist ja auch zum Teil geschwätzt. Ist ja einfach so. Ja, das ist ja... Das ergibt sich ja. Komm, in der Bild steht auch nicht nur... Hochtrabendes? Nein, das ist ja in Ordnung. Bloß, was ich gesagt habe, 3 Stunden habe ich nicht geschafft. Ich habe irgendwann ausgeschaltet. 3 Stunden wäre zu viel. Oh, was ist denn das für ein tolles Bild? Ist das ein Stausee oder ist das ein Schwimmbad? Obwohl, da wart ihr mit 5 Leuten. Da ist natürlich noch mit vier. Ja, das ist mehr belastend auf Ohren, finde ich. Weil du noch mehr. Ja, die haben auch noch mehr zu sagen dazu im Einzelnen. Und du kriegst die dann ja auch nicht abgewürgt oder willst sie auch nicht abwürgen, soll ja jeder seine Redezeit auch bekommen. Dafür sind sie ja, die muss man sich ja kämpfen, habe ich ihnen auch vorgesagt. Ja, aber das nächste Mal, also was mir jetzt aufgefallen ist. Ich mache jetzt Stopp, bevor wir jetzt das nächste Mal hier.